Gut, ich bedanke mich für die Einladung. Ich will ein paar einführende Bemerkungen, auch durchaus von meiner Seite als Unterstützung dieses Arbeitskreises, der sich dann etwas intensiver mit dem Kapital, dem Hauptwerk von Marx, beschäftigen will, gedacht. Was ich heute Abend hier machen will, ist für Interessierte, die vielleicht sogar noch nichts von dem Buch gelesen haben, aber irgendwie gehört haben, da ist eine Kritik des Kapitalismus drin verfasst, und wer sich an der Gesellschaft stört, findet dort Argumente oder eine Theorie, die sich kritisch mit der modernen Gesellschaft befasst. Also für diejenigen, die vielleicht noch nie in das Buch hineingeschaut haben, will ich anhand der ersten Seiten dieses dicken Werkes ein paar Überlegungen, die dort enthalten sind über Ware, Arbeit, Reichtum in dieser Gesellschaft, erstens darstellen und verdeutlichen, was da an Kritik schon über die Gesellschaft enthalten ist. Jetzt ist es ja nicht so, dass das da nicht drinnen stehen würde. Also auch für die, die vielleicht schon mal reingeschaut haben in das Buch, das gelesen haben, will ich jetzt nicht in dem Sinne, man könnte das nicht ohne Erläuterung verstehen. Das ist eigentlich ein sehr ausführliches Werk. Trotzdem ein bisschen Wert darauf legen, zu verdeutlichen, was an, sagen wir mal, kritischem Potenzial darin enthalten ist. Weil es durchaus leicht überlesen wird oder auch missverstanden wird in manchen Punkten. Ja. Okay. Wie gesagt, wenn es dann bei dem Durchgang durch den Zitatenzettel, den ich anhand dessen ich das erläutern will, Fragen gibt zu meinen Ausführungen, Einwände, dann kann man direkt einsteigen. Ansonsten ist danach noch Gelegenheit gegeben. Ich will, bevor ich mit dem Buch selbst anfange, noch ein paar Vorbemerkungen machen. Wir hier sind im Prinzip eine Minderheit. Also eine Minderheit, die sich für dieses Buch interessiert, das Werk und Kapitalismuskritik. Die Mehrheit, sofern sie da überhaupt Kenntnis nimmt von dem Buch, für die ist klar, Marx ist längst widerlegt. Das Buch ist vor 150 Jahren erschienen, und für die Mehrheit in dieser Gesellschaft, wie gesagt, wenn sie überhaupt mal einen Blick reingeworfen hat, gilt, aber auch an der Hochschule hier, der Marx ist widerlegt. Und da zählen zwei Argumente. Das eine ist, der war ein Dogmatiker. Da wird einfach darauf verwiesen, auf die Einleitung, in dem der Autor dieses Werkes Kritik der politischen Ökonomie sagt und beansprucht. Er hat das Grundgesetz, das Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft dargestellt. Und was er dort dargestellt hat, ist die Darstellung und die Kritik der Gesellschaft, und das ist die richtige, korrekte Theorie dieser Ökonomie. Allein diese Behauptung reicht schon zu sagen, das ist ein Dogmatiker, der hat nicht, wie Theorie sonst, einen Ansatz präsentiert, mal eine Methode, wie man der Gesellschaft denken könnte, präsentiert, sondern der beansprucht doch glatt, das, was er hat, rausgefunden hat, ist die Wahrheit über diese Gesellschaft. Also von daher, das ist vermessen, das kann schon gar nicht stimmen. Das zweite Argument, Marx ist widerlegt, durch was? Durch die Realität. Auch da weiß, ohne irgendwas gelesen haben zu müssen, der Mensch, der das behauptet, der Marx hat mit seiner Theorie der Gesellschaft zugleich eine Kritik geleistet. Und er hat auch seine Theorie verstanden als eine, dass in dem Buch, in der Erklärung von ökonomischen Gegenständen, lauter Argumente dafür sind, diese Gesellschaft umzustürzen. Also der mit dem Anspruch angetreten ist, diese Theorie ist eine, die lauter Argumente dafür liefert, warum diese Gesellschaft unvernünftig ist, warum sie schädlich ist für einen Großteil der Bevölkerung. Deswegen praktische Argumente auch liefert, theoretische Argumente für den praktischen Umsturz. Und gibt es den Kapitalismus noch? Ja, sagen die Leute. Also, da sieht man doch, die Theorie kann nichts getaugt haben, weil 150 Jahre später lebt der Kapitalismus munterer als vorher. Also das Argument ist da einfach, dass die Realität, dass es den Kapitalismus nach wie vor gibt, den Kritiker davon, den theoretischen Kritiker, ins Unrecht setzen soll. Übrigens, da muss man erstmal dazu sagen, das ist auch so populär. Ja, der Marx ist widerlegt, das sieht man doch an der Realität. Das sind zwei Paar Geschichten. Das eine ist die Korrektheit einer Theorie. Da kommt es darauf an, ist die Realität richtig erfasst? Ist das, was da drin steht, ist das die korrekte Darstellung, Erklärung dessen, womit wir es zu tun haben? Das zweite, die praktische Kritik, ist eine Frage von was, ja, welches Interesse sich durchsetzt. Ob die Kritiker Erfolg haben bei dem, was sie wollen, die Gesellschaft umzustürzen. In dem Fall muss man sagen, nein, der Kapitalismus, also die Gesellschaft, die kritisiert wurde, hat es hingekriegt, existiert nach wie vor und munterer denn je. Also, was da eigentlich als Widerlegung, was da als Widerlegung von Marx angeführt wird, ist nichts anderes als der Triumph der Macht über den kritischen Gedanken. Also das wollte ich nur mal vorweg machen, bemerken, das sind die Argumente, die sagen, mit dem Marx, mit diesem Buch, braucht man sich überhaupt nicht weiter zu beschäftigen. Jetzt gibt es und es gab auch immer eine Minderheit, früher war sie gar nicht so klein, die sich mit diesem Buch beschäftigt hat, also mit dem Werk. Und auch da muss man leider sagen, vieles von dem, was da drinnen steht, ist ja entweder gutmütig gesagt missverstanden worden, teilweise auch einfach in eine ganz andere Richtung gelenkt worden. Also viele, wie ich zum Beispiel studiert habe, war es gang und gäbe, dass Marx an der Hochschule in Seminaren behandelt wurde. Aber auch da wurde er mehr behandelt unter dem Gesichtspunkt, da kann man sowas lernen, wie man kritisch denkt. Also eine kritische Methode lernen. Da lernt man vielleicht auch etwas über Selbstentfremdung und Entfremdung im System oder fetischhafte Vergesellschaftung. Auch da will ich, ohne darauf einzugehen, erstmal sagen, mein Plädoyer hier soll das sein, dieses methodische Interesse soll man erstmal sein lassen und das Werk so lesen, wie der Autor es auch verstanden hat, nämlich als Auskunft über die ökonomische Wirklichkeit. Und als Auskunft über die ökonomische Wirklichkeit, dann wird sich daran auch zeigen, entweder es taugt was für die Erklärung der ökonomischen Wirklichkeit, ja, dann nützt es was, das Buch zu studieren. Wenn nicht, dann könnte man es auch bleiben lassen. Also alles entscheidet sich daran, die Argumente, und da will ich ein paar heute Abend behandeln, das, was der Marx vor 150 Jahren behandelt hat, trifft es heute noch zu? Ist das die Erklärung von dem, womit wir auch heute befasst sind? Daran entscheidet sich alles an dem Werk. Und als solches, als Auskunft über die ökonomische Wirklichkeit soll man es erstmal machen. Ich will als letzte Vorbemerkung dazu noch einfach auf zwei Strömungen hinweisen, die in der Behandlung dessen, was ich auch jetzt behandeln will heute Abend hier, die sich auch mit dem Kapital befasst haben. Und da gab es zwei Richtungen. Das eine gibt es nicht mehr viele heute. Wie gesagt, vor 20 Jahren oder 30 sah das ein bisschen anders aus. In der Vergangenheit sowieso gab es eine ganze Richtung, die sogenannten realen Sozialisten, also diejenigen, die dann auch in der DDR das Sagen hatten. Die haben das Buch, das Kapital, ungefähr so gelesen, dass sie gesagt haben, die ersten drei Kapitel dabei, in denen es um so etwas geht wie Ware, Arbeit, abstrakte und konkrete Arbeit, Wert, Geld. Naja, das ist so etwas wie die Propädeutik. Das ist so die Grundlagen der politischen Ökonomie und richtig kritisch wird das Buch erst dort, wo es um die Ausbeutung geht. Also ab dem vierten Kapitel, wo es dann um die Bewegung des Kapitals geht, wo der Produktions- und Arbeitsprozess dargestellt wird, wo tatsächlich dargestellt wird, wie die Arbeit in einer Fabrik, die Arbeiterklasse in einer Fabrik benutzt wird, da wird es kritisch. Aber vorne, naja, Geld, Ware, das ist eigentlich, ja wie gesagt, wie die Propädeutik. Also wieso, das muss man wissen, aber da ist eigentlich noch nichts Kritisches ausgesagt. Das ist die eine Rezeption gewesen. Dass das vollkommen falsch ist, das will ich heute noch demonstrieren. Aber nicht jetzt wegen diesen, sondern weil ich deutlich machen will, wie viel Kritik schon in den elementarsten Kategorien drin steckt. Dann gab es eine andere Richtung gegen diese. Die hat gesagt, das war die Frankfurter Schule, kritische Theorie. Die haben gerade umgekehrt argumentiert und haben gesagt, in dem ersten Kapitel des Kapital, also vorne, wo es um Ware und vor allem um den Warenfetisch geht, da ist es eigentlich interessant. Naja, das Hintere, das ist einfach so Kritik der Ausbeutung. Das Entscheidende ist der Fetisch und der zeigt, wie in dieser Gesellschaft Entfremdung stattfindet. Und haben das benutzt, ich will gar nicht in den Einzelheiten jetzt darauf eingehen, als Absprung in Richtung Philosophie. Also genau umgekehrt, wie der Marx das verstanden hat. Der hatte nämlich gemeint, er hat als Philosoph begonnen und hat sich dann vorgearbeitet zu dem, dass für eine Kritik dieser Gesellschaft die Analyse, Darstellung, Kritik der politischen Ökonomie das Entscheidende ist. Sie machen es umgekehrt, sagen, das politische Ökonomische, ganz schön und gut, aber das Entscheidende ist eigentlich, was sich da draufsetzt, der Fetisch im Sinne von Selbstentfremdung des Menschen. Gut, ich wollte das nur mal erwähnen und jetzt sagen, dagegen ist mein Anliegen hier heute Abend das, dafür habe ich diesen Zitatenzettel zusammengestellt, an den elementaren Ausführungen, also an den ersten 20 Seiten dieses dicken Buches, wo es um Ware, um Wert, um Arbeit, Produktivkraft geht und Reichtum in der Gesellschaft. Von meiner Seite etwas zu erläutern, erstens darzustellen für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gelesen haben, was da überhaupt drinnen steht und zweitens, was darin an Kritik dieser Gesellschaft enthalten ist. Das ist mein Anliegen und damit will ich jetzt auch einsteigen. Also was man hier hat, sind Zitate aus den ersten Seiten des Kapitals und dann eine kurze Zusammenfassung von meiner Seite, mit der, wenn man sie liest, erstmal wird man vielleicht sich ein bisschen schwer tun, aber zusammen mit den Erläuterungen hoffe ich, dass es dann verständlich ist. Das erste Zitat ist gleich der Anfang des Buchs. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als ihre Elementarform. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Der Marx beginnt hier einfach mit einem Faktum. Das Faktum kennt jeder. Das war damals nicht anders als heute. Alles in dieser Gesellschaft ist käuflich. Das meint Ware. Das heißt, andererseits auch, alles in dieser Gesellschaft muss gekauft werden. Die Unterscheidung, die erstmal hier ankommt, wie es gibt zwei Faktoren, Gebrauchswert und Wert, was heißen die? Das heißt, einerseits ist jedes Ding, was gekauft wird, jede Ware, die getauscht wird, ein nützliches Ding, das Bedürfnisse befriedigt. Ist eine Banalität. Man kauft etwas, ob das die Flasche Wasser ist, die mir jetzt fehlt, also wird mein Mund irgendwann trocken werden. Oder ob es ein modernes Produkt ist, wie ein iPod oder sowas. Ja, und schon kommt sie, ohne bezahlt werden zu müssen in dem Fall. Also von mir jedenfalls nicht, vorher schon. Jedes Ding befriedigt ein Bedürfnis. Welcher Natur die Bedürfnisse sind, ob das jetzt das ist, ein natürliches, ich brauche was zu trinken, oder ob die der Fantasie entspringen. Auch spinöse Bedürfnisse, tut keine Sache, also tut nichts zur Sache. Also ob, was weiß ich, in der modernen Gesellschaft jemand unbedingt einen Porsche fahren will oder sowas. Oder eine Pappnase an Fasching sich aufsetzen will. Die muss er auch kaufen. Also das ist egal für diesen Sachverhalt. Jede Sache befriedigt ein Bedürfnis. Das ist die Seite des Gebrauchswerts einer Ware. Die zweite Seite, Tauschwert, heißt, jede Sache, die produziert wird, wird für den Markt produziert. Sie wird gekauft bzw. verkauft. Das kann man vereinfachen. Hier wird gesagt, Ware tauscht sich gegen Ware. Jeder weiß bei uns, Marx leitet das später ab, brauchen wir aber hier für unseren Zusammenhang, ist das nicht wichtig. Jedes Ding wird gegen Geld getauscht. Es wird für Geld verkauft und mit Geld gekauft. So, das sind die zwei Faktoren. Was darin eingeschlossen ist, an was wie zwei Bestimmungen auftritt, an Gegensätzen, das will ich später erläutern, da komme ich noch drauf. Erstmal will ich gleich zum nächsten Punkt übergehen und will darauf hinweisen oder darstellen, der Marx hat sich dann gleich am Anfang gefragt, was ist eigentlich das Gleiche dieser Waren? Wenn Waren gekauft und verkauft werden, gegen Geld bzw. andere Waren, was ist eigentlich dann das, was sie austauschbar macht? Was ist das Gleiche dieser verschiedenen Dinge? Von dem Wasser, dem iPod, dem Porsche oder sonst was, die sich in bestimmten Quantitäten ja gegeneinander austauschen, beziehungsweise bestimmte Quantitäten Geldes sind. Und das zweite Zitat, was ich da demonstrieren will und behandeln will, ist der berühmte Schluss auf Arbeit. Dass der Marx gesagt hat, das Gleiche in den Dingen ist Arbeit. Er hat sie dann auch noch näher bestimmt. Und dieser Schluss war von Anfang an umstritten. Das will ich dann auch gleich behandeln. Also gucken wir uns erstmal an, wie er argumentiert und sagt, die Gebrauchswerte, naja, das ist die nützliche Seite der Dinge, das ist für die Analyse dieser Gesellschaft nicht entscheidend. Entscheidend ist ja in dieser Gesellschaft, die Dinge werden gekauft und verkauft, also als Waren produziert, ausgetauscht. Was ist also das Gleiche, was sie so austauschbar macht? Und die Argumentation geht wie folgt. Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Da x Stiefelwichse, ebenso y Seide, ebenso z Gold und so weiter. Also da merkt man natürlich, das ist vor 150 Jahren geschrieben. Heute hätte man vielleicht andere Waren als Beispiel genommen, aber an der Argumentation ändert sich nichts. In bestimmten Quantitäten, von mir aus 1000 von diesen Flaschen, sind dann auch ein Fernseher oder sowas. Also, da die Gebrauchswerte in bestimmten Quantitäten einander gleichzusetzen sind, müssen x Stiefelwichse, y Seide, z Gold durch einander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein. Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Beide getauschten Dinge sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Sieht man vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, Warenwerte. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit. Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft, gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft, die in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Also, dies ist die sogenannte Marx'sche Arbeitswerttheorie. Der Schluss auf Arbeit als der Substanz der Wertseite der Ware, der Werte. Die Argumentation ist erstmal ganz simpel, die sagt nämlich, wenn getauscht wird, dann braucht es in den Dingen was Gleiches. Die werden ja gleichgesetzt. Was ist also das Gleiche? Was bleibt bei den unterschiedlichen Gebrauchswerten bei Ihnen als Gleiches denn übrig? Ja, dass Sie Produkte von Arbeit sind. Wobei er die Arbeit näher bestimmt und sagt, gesellschaftlich notwendige Arbeit, das Quantum an gesellschaftlich notwendiger Arbeit, das in den Dingen steckt, macht ihren Wert aus. Und das hat zwei Seiten oder zwei Bestimmungen. Das eine ist, es zählt nicht die individuelle Arbeitszeit, wie viel der Einzelne. Wir stellen uns jetzt erstmal vor, wie, da macht an der Stelle der Marx auch keinen Unterschied, ob das ein kleiner Handwerker ist oder ein kapitalistisches Unternehmen. Also man kann jetzt auch erstmal hier bei der Bestimmung an einen kleinen Handwerker denken. Also die Arbeitszeit zählt nicht als individuelle, wer länger arbeitet, produziert mehr Wert, sondern als gesellschaftlich durchschnittliche, notwendige. Das ist die eine Seite. Also ist nicht die individuelle Arbeitszeit wertbildend, sondern die Arbeitszeit, die bei Normalgeschicklichkeit und gegebener Produktivkraft benötigt wird. Und die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit hat noch eine andere Seite, nämlich das muss überhaupt Arbeit sein, die auf einen Bedarf trifft. Also wenn keiner das Ding kaufen will, dann ist auch die Arbeit nichts wert, die darin steckt. Also gehört zur gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit auch, dass es muss einen gesellschaftlichen Bedarf, bei uns heißt das, einen zahlungsfähigen Bedarf treffen. Also Geld dafür hergegeben werden. Was darin alles schon eingeschlossen ist, will ich gleich noch erläutern. Es kommt ja auch erstmal wie eine Bestimmung daher. Na gut, dann ist es die Arbeit, ist die Substanz der Werte und dann gesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeit. Das will ich gleich erläutern. Ich will vorher aber noch einen kleinen Exkurs machen an der Stelle. Und zwar deswegen, weil, also bislang habe ich erstmal einen Bericht gemacht, so argumentiert der Marx. Die Beurteilung davon, was ist damit alles ausgesagt, kommt gleich. Ich will aber einen Moment gerade raustreten, und zwar deswegen, weil kaum ist die damals aufgeschrieben worden in dem Buch, die Arbeitswerttheorie, war sie schon umstritten. Und zwar war das richtig ein politökonomischer Streitgegenstand aus folgenden Gründen. Es gab einerseits damals eine sozialistische Arbeiterbewegung, also die Vorläufer der heutigen oder dann auch späteren Sozialdemokratie. Und die haben gesagt, ja, bei Marx kann man Folgendes sehen. Da hat er recht. Der Arbeiter schafft doch den ganzen Wert. Arbeit ist die Wertsubstanz. Und wie viel kriegt er bezahlt? Nur wenig. Er kriegt gar nicht den ganzen Wert bezahlt. Also Sie haben das genommen als, der Kapitalismus ist ein Verteilungsproblem. Die Arbeit schafft den ganzen Wert. Und wer kriegt den ganzen Wert? Jedenfalls den größten Teil des Werts, der Kapitalist. Also ungerecht. Und unter Berufung auf Marx wurde eine gerechte Verteilung gefordert. Dagegen gab es dann eine Bewegung, und gerade in der Ökonomie, die gesagt hat, es muss doch eigentlich auch möglich sein, eine Theorie zu erfinden oder zu finden, die nicht gleich in Kritik der Gesellschaft ausartet. Und haben gesagt, es kann unmöglich sein, dass die Arbeit die Substanz des Wertes ist. Und haben dann so etwas, wer Ökonomie studiert oder vielleicht mal geschaut hat, in dem Bereich eine subjektive Wertlehre in die Welt gesetzt. Und zwar zu der gleichen Zeit, also das war Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Und kaum ist das Buch 1865 erschienen, 65, hat sich in drei Ländern, übrigens unabhängig voneinander, haben sich Ökonomen gefunden, die haben gesagt, das stimmt vorne und hinten nicht, dass der Wert, die Substanz des Wertes, die Arbeit ist. Das muss was anderes sein. Das war in Wien ein Menger, in England hat sich jemand gefunden, der hieß Jevons, und in der französischen Schweiz ein Valras. Also das wird auch heute nur noch in der Geschichte der Volkswirtschaftslehre gemacht, weil die sind viel weiter jetzt. Aber damals war das der Clou, nämlich zu sagen, wir setzen gegen die marxische objektive Werttheorie eine subjektive Nutzentheorie. Und ich will natürlich jetzt nicht in die historische Theorie gehen, sondern ich will einfach mal drei Zitate von, wie die damals gegen den Marx argumentiert und polemisiert haben, vorbringen oder darstellen, um deutlich zu machen, wie wenig die von dem bestritten haben, was sie bestreiten wollten. Nämlich, dass die Arbeit die Substanz des Wertes ist. Ist übrigens eine Debatte, die man immer hat an dem Punkt. Also wenn es die hier gibt, kann man die ja auch da noch führen. Also ich mache so eine ähnliche Veranstaltung bei mir an der Hochschule und da haben wir natürlich die ähnlichen Debatten. Also die argumentieren folgendermaßen gegen den Marx. Brot, also eine Ware, klar, hat einen fast unendlich großen Nutzen, das Leben zu erhalten. Und wenn es eine Frage von Leben und Tod wird, so übertrifft eine kleine Menge Nahrungsmittel an Wert alle anderen Dinge. Aber wenn wir unsere gewöhnliche Lebensmittelversorgung, wenn wir uns unserer gewöhnlichen Lebensmittelversorgung erfreuen, hat ein Laib Brot wenig Wert. Also, wie argumentiert er? Er sagt, ja, wenn ich in der Wüste bin und am Verhungern bin, dann gewinnt das Brot für mich einen Riesenwert. Naja, das wird schon so sein. Das Problem ist wahrscheinlich nur dann, meistens steht nicht gerade einer da, der dann das Brot verkauft oder sowas. Ja, in solchen Situationen, wo kein Markt ist, in der Wüste oder fernab der Zivilisation, wo man nichts zu essen hat, da mag das Brot sehr wertvoll werden für den Menschen, der gerade am Verhungern ist. Aber dann sagt er ja selbst, aber wenn wir uns unserer gewöhnlichen Lebensmittelversorgung erfreuen, dann hat das Brot nur einen geringen Wert. Also, das ist aber doch gerade, was zu erklären ist, gesteht er ja selbst zu. Das, was in einer Marktwirtschaft passiert, dort, wo Brot von Unternehmern oder Bäckern produziert wird, wodurch ist der Wert bestimmt? Ein ähnliches Argument geht folgendermaßen. Das ist auch von dem Jevons. Die bloße Tatsache, dass es viele Dinge gibt, wie seltene alte Bücher, Münzen, Antiquitäten und so weiter, welche hohen Wert besitzen und heute überhaupt nicht erzeugt werden können, vernichtet die Vorstellung, dass der Wert von der Arbeit abhängt. Also das, was Marx behauptet hat. Sogar jene Gegenstände, welche in jeder Menge durch Arbeit hervorgebracht werden können, werden selten genau zu den entsprechenden Werten eingetauscht. Also das eine, auch wieder bezeichnend. Ja, bei Antiquitäten, Gemälden, Designer-Jeans, wenn man was Modernes nehmen will. Ja, da wird schon was anderes offensichtlich bezahlt als die Arbeit. Das sind dann Liebhaberpreise. Aber die Gesellschaft lebt nicht von Antiquitäten und Gemälden, sondern halt von den industriell produzierten Gütern. Und um deren Wertbestimmung geht es ja wohl. Das zweite Argument, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, ist schon lustig, also wo es heißt, sogar jene Gegenstände, welche in jeder Menge durch Arbeit hervorgebracht werden können. Also das, womit wir es zu tun haben, hier in der warenproduzierenden Gesellschaft, wo die Kaufhäuser voll sind oder die Electronic Shops oder sowas, werden selten genau zu den entsprechenden Werten getauscht. Also die Bestreitung ist schon ziemlich schwach. Selten genau heißt meistens ja so ziemlich. Also von daher, das ist schon ein schwaches Argument. Zum Abschluss noch eines, und dann komme ich wieder zurück zu Marx. Noch ein Zitat von einem dieser Grenznutzen-Theoretiker, ein Böhm-Bawerk, deutscher Ökonom, der dann den Marx so widerlegen wollte. Wert und Mühe sind keineswegs zwei so zusammengehörige Begriffe, dass man unmittelbar von der Einsicht ergriffen werden müsse, dass die Mühe, also die Arbeitsmühe, der Grund des Wertes ist. Dass ich mich um ein Ding geplagt habe, ist eine Tatsache. Dass das Ding die Plage auch wert ist, eine zweite, davon verschiedene. Jede der unzähligen erfolglosen Mühen, die täglich aus technischem Ungeschick oder aus verfehlter Spekulation oder einfach Unglück an ein unwertes Resultat verschwendet werden, gibt ein Zeugnis dafür ab. Also sein Argument ist zu sagen, der Marx kann doch mit der Arbeit, mit der Theorie, die Arbeit ist die Substanz der Werte, unmöglich recht haben, weil man sieht doch, da haben sich Leute geplagt, haben gearbeitet, am Ende will keiner ihr Produkt kaufen und es ist nichts wert. Ja, der Witz ist ja dabei, darauf komme ich gleich noch. Das ist ja eine Bestimmung des Wertes. Es ist ja nicht so, also das ist ein grobes Missverständnis von Marx, ich will es gleich dann noch erläutern, aber das Missverständnis ist das zu sagen, da hat sich einer individuell geplagt und ewig viel Arbeit drauf verwendet auf ein Produkt und dann kriegt er entweder nur einen kleinen Preis oder kann es überhaupt nicht loswerden. Das zeigt doch, dass die Arbeit nicht die Substanz der Werte ist. Da muss man erst mal sagen, das ist Analphabetismus. Also das ist wirklich nicht ordentlich gelesen, wenn man es gutmütig sagen will. Weil gesellschaftliche Durchschnittsarbeit besagt ja gerade, die Substanz des Wertes ist eben nicht die individuelle Mühe und Plage, sondern das ist was anderes. Was es ist, das will ich jetzt gleich erläutern. Also was in der Theorie, die erstmal so vorkommt, naja, das ist Substanz des Wertes, ist gesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeit wie eine Rechenbestimmung, dass da, was da an politökonomischer Substanz und Kritik der Gesellschaft ausgedrückt ist. Das will ich jetzt erläutern. Also jetzt komme ich zurück zu dem Text. Im Prinzip, also zu den ersten zwei Zitaten, und will klarstellen und illustrieren, was der Marx gesagt hat, wenn er sagt, dass die Arbeit die Substanz der Werte ist und dass die Waren einen Doppelcharakter von Gebrauchswert und Wert besitzen. Das beinhaltet nämlich ein kritikables Verhältnis der Menschen zueinander und zum gesellschaftlichen Reichtum, und zwar in drei Abteilungen. Das ist ein, vielleicht ist es gar nicht bewusst geworden, da steckt ein unvernünftiges Verhältnis der Produzenten zueinander drinnen, da steckt ein im Verhältnis von Gebrauchswert und Wert ein kritikables Verhältnis des Reichtums in Bezug auf die Konsumtion drinnen und da steckt ein vernichtendes Urteil drinnen nach der Seite der Arbeit. Die drei Seiten. Verhältnis der Produzenten zueinander, Verhältnis in dieser Gesellschaft zur Konsumtion und die Arbeit, die hier geleistet wird. Das will ich jetzt illustrieren. Das erste ist Warenproduzenten. Was hier steht, Dinge werden als Waren produziert und werden auf dem Markt getauscht. Verkauft gegen Geld, gekauft mit Geld. Was für ein Verhältnis liegt da vor? Da liegt ein Verhältnis vor von Privatproduzenten, Privateigentümern. Die produzieren eine Ware, die stellen eine Ware her. Die befinden sich in einem arbeitsteiligen Zusammenhang. Die sind aufeinander angewiesen. Was der eine produziert, ist ein Teil der gesellschaftlichen Arbeit, die die ganze Gesellschaft zum Überleben braucht. Er produziert was, was andere brauchen, andere produzieren was, was er braucht. Wie gesagt, an der Stelle unterscheiden wir noch nicht, ob das ein Unternehmen ist oder ein Privatproduzent, ein Individuum. Das ist nicht wichtig für das Verhältnis. Es trifft für beide zu. Also es sind Privatproduzenten, die in einem gesellschaftlichen Zusammenhang stehen, die auf ihre Produkte angewiesen sind, voneinander abhängig sind, Und wie produzieren sie? Rücksichtslos gegeneinander, unabhängig voneinander. Das ist mal das Erste. Das ist schon für sich kritikabel. Wie stellt sich denn ihr Zusammenhang dann her? Ja, über ihre Waren auf dem Markt. So stellt sich dann der gesellschaftliche Zusammenhang her. Und zwar in der Art und Weise, dass der Produzent der Ware, der sie anbietet, auf den Markt tritt und übrigens von Wert wissen die Leute nichts in der Gesellschaft, sagt, er den Anspruch hat, er will die Ware für möglichst viel verkaufen. Derjenige, der diesen Gebrauchswert haben will, will möglichst wenig zahlen. Und dann stellt sich entweder ja oder nein ein Vertrag heraus und es wird gekauft oder auch nicht gekauft. Aber jetzt gehen wir erstmal davon aus, gekauft. Was man also hat, ist, das will ich als erstes hervorheben, man hat einen gesellschaftlichen Zusammenhang, wo Privatproduzenten, die in einem arbeitsteiligen Zusammenhang leben, ihren Lebens- und Arbeitsprozess als Konkurrenz, als Gegeneinander abwickeln. Das ist mal das Erste, was auffällt, wenn der Reichtum, der erste Satz nochmal, in einer Gesellschaft als Warensammlung existiert. Übrigens, das, was ich jetzt an dem ersten Satz erläutert habe, gibt es als ganzes eigenes Kapitel, das ist das berühmte Fetischkapitel, später. Das ist der erste Punkt, den ich deutlich machen wollte. Also, unvernünftiges Verhältnis der Produzenten zueinander. Das zweite war die Frage, was sagt der Doppelcharakter der Ware? Also diese Beschreibung, die Ware hat zwei Faktoren, Gebrauchswert und Wert. Über den Gebrauchswert aus. Welche Rolle spielt er in einer warenproduzierenden, in einer kapitalistischen Gesellschaft? Welche Rolle spielen hier nützliche Güter, ihre Herstellung, ihre Verteilung? Wenn Waren produziert werden, wenn also Dinge produziert werden, die gekauft werden müssen, die verkauft werden, dann ist der Gebrauchswert, also die nützliche Seite, nicht der Zweck, sondern das Mittel für den Produzenten. Dann spielt es in der Gesellschaft auch die Rolle, der Gebrauchswert ist nicht der Zweck, sondern das Mittel. Für den Produzenten ist die Herstellung nützlicher Güter das Mittel, dem Käufer Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das Bedürfnis des Käufers, also dass der von mir aus die Flasche Wasser haben will, das ist wie der Schwachpunkt, an dem man ihn packen kann, um mit seiner Ware ihm Geld aus der Tasche zu ziehen. Also von daher, daran wird deutlich, der Gebrauchswert spielt die Rolle des Mittels dafür, dass man Wert realisiert auf dem Markt, dass man dem anderen Geld aus der Tasche zieht, dass man Kaufkraft gewinnt, mit der man anderen Reichtum in der Gesellschaft, andere Waren kaufen kann. Das ist die Rolle, die der Gebrauchswert spielt. Übrigens, jeder weiß das auch im Prinzip. Es mag ein Bäcker sich, wenn man ihn fragt, warum bäckst du Brötchen, sagen, ja, die Menschheit braucht was zu essen. Aber er verschenkt ja seine Brötchen nicht, sondern er verkauft sie. Und wenn man die Nahrungsmittel nicht kaufen kann, weil man das Geld nicht hat, dann hungert man in dieser Gesellschaft. Das ist der Sachverhalt. Also daran wird deutlich, es ist nicht so, die Ware hat zwei Faktoren, Gebrauchswert und Tauschwert. Und so wie man es in der Volkswirtschaftslehre lernt oder in einem Einführungskurs, sagen wir mal in einer anderen Abteilung der Hochschule, wo es dann heißt, Geld ist Kaufmittel. Der Wert ist so die Seite, das ist das Hilfsmittel, damit jeder an die nützlichen Güter kommt. Es ist umgekehrt. Die Nützlichkeit des Guts muss gegeben sein, sonst kauft es keiner. Aber Zweck ist es nicht. Zweck ist das Geld. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil, so geht ja der erste Satz los, in dieser Gesellschaft gibt es alles. Das heißt ja, der Reichtum ist eine ungeheure Warensammlung. Das hat der Marx vor 150 Jahren behauptet. Heute ist der Reichtum noch viel größer. Ein 1000-, 10.000-faches von dem, was es damals gab. Und die ganze Welt ist voller nützlicher Güter. Aber das Absurde dabei ist, die Herstellung nützlicher Güter ist überhaupt nicht Zweck in dieser Gesellschaft. Und der Zugang und Zugriff auf nützliche Güter hat die Schranke, jetzt rede ich mal nicht aus der Seite des Produzenten, der gesagt hat, der produziert das Nützliche überhaupt nur, wenn er dafür Geld einnehmen kann. Und wenn ein Unternehmen mit Stahlröhren kein Geld mehr machen kann, dann produziert Handys und verkauft die. Also da ist, merkt man richtig dran, da ist der Gebrauchswert das Vehikel, um Zahlungsfähigkeit auf sich zu ziehen. Das ist die Seite des Produzenten. Von der Seite des Konsumenten heißt es natürlich, die Verfügung über Geld ist die Bedingung und damit auch die Schranke für den Kauf von Waren, also um an den Gebrauchswert ranzukommen. Das hat in dieser Gesellschaft das Absurde an sich, um auch gleich darauf hinzuweisen, dass einerseits die grundlegenden Bedürfnisse nicht befriedigt werden, wenn es kein Geld gibt. Selbst so etwas Elementares wie Nahrungsmittel hat man zurzeit. Die Preise steigen und gleich hungern noch mehr als die schon Milliarde, die eh schon hungert. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite muss man sich auch vor Augen halten. Wo es Zahlungsfähigkeit gibt, wird jedes auch noch so spinöse Bedürfnis befriedigt. Also auf der einen Seite Nahrungsmittel gibt es nicht für Bedürftige, aber ein Ferrari für 200.000 Euro oder einen Porsche oder sowas wird locker produziert. Also in dieser Gesellschaft, in der warenproduzierenden Gesellschaft, gibt es auch keine vernünftige Reihenfolge der Befriedigung von Bedürfnissen. Also in dem Sinne, erstmal produzieren wir das, was die Menschheit so braucht und dann kann man ja noch irgendeinen Quatsch produzieren, wenn man eh nichts Besseres weiß. Nein, in der Gesellschaft ist es so, da entscheidet die Zahlungsfähigkeit, wer Geld hat, auch über was produziert und was als Ware auf dem Markt Absatz findet. Also das ist die Seite, die ich klarstellen wollte, was immer ein bisschen Schwierigkeiten macht, obwohl es eigentlich sehr deutlich auch im Kapital steht, nämlich die Ware, die zwei Faktoren hat, Gebrauchswert und Wert, diese zwei Faktoren, die zwei Seiten stehen feindlich gegenüber. Da ist nicht das eine der Wert, das Hilfsmittel des anderen, sondern umgekehrt. Der Zweck in dieser Gesellschaft ist Geld zu produzieren, Wert zu produzieren. Und an der Verfügung über Wert, über Geld, entscheidet sich auch die Teilhabe an dem Reichtum, der als ungeheure Warensammlung vorliegt. Jetzt will ich den dritten Punkt noch, den ich angekündigt hatte, erläutern. Das war der, was steckt eigentlich in der Bestimmung, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist die Substanz des Wertes drinnen. Also was ist da? Das kommt auch erstmal vor und das liest man wie, naja, das ist okay, ich mache den Schluss mit. Ja, bei die Substanz der Waren, also des Austauschs, dass sie sich gleichsetzen, ist Arbeit, dann muss es die Dauer der Arbeit sein, gut, dann ist es die Dauer der Arbeit. Das kommt so vor wie ein Rechenexempel. Jetzt, was heißt es denn? Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Die Substanz des Werts ist gesellschaftlich notwendige Arbeit, Durchschnittsarbeit. Ich habe schon darauf hingewiesen, also von der Bestimmung heißt erstmal, das ist die Arbeitszeit, die jemand mit durchschnittlichem Geschick und durchschnittlichen Produktionsmitteln, das heißt im Kapital immer Produktivkraft, also Wirkungskraft der Arbeit, also mit welchen Mitteln man arbeitet, die man braucht, also die Arbeitszeit, die in einer Gesellschaft durchschnittlich gebraucht wird, zur Herstellung eines Guts. Und im Austausch erfährt der Produzent, ob und in welchem Maße er überhaupt gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet, das heißt Wert geschaffen hat. Also in der Gleichsetzung seiner Ware mit anderen Waren erfährt er es. Was sagt es eigentlich über den Produzenten und die Arbeit, die er verausgabt? Da muss man erst mal sagen, was wie eine Beschreibung, wie, ja, das ist die Arbeitszeit, die man durchschnittlich braucht, durchschnittliches Geschick, durchschnittliche Produktivkraft. Das heißt ja für den Produzenten, in einer warenproduzierenden Gesellschaft, im Kapitalismus, ist das Risiko privatisiert. Das heißt, für den Produzenten heißt es, wenn er nicht mit durchschnittlichem Geschick arbeitet, von mir aus, er ist schwächer als ein anderer. Oder, moderner ausgedrückt, er hat schlechtere Produktionsmittel als ein anderer. Dann ist es sein Problem. Dann ist seine Arbeit, obwohl Mühe aufgewendet wird, im gesellschaftlichen Durchschnitt nur wertbildend. Also es ist sein Problem. Das heißt auch, da werden Produzenten massenhaft ruiniert. Also anschauliches Beispiel nur dabei. Wenn ein Indischer, hatte ich neulich in einem anderen Seminar behandelt, wenn in Indien eine Handweberin, und das machen Millionen auf dem Land, ihr Einkommen dadurch gesichert haben, ganz bescheiden, arm sind sie schon, aber wenigstens so sichern konnten, dass sie handgewebt haben und dann das Tuch verkauft haben. Und der indische Staat dann beschließt, er öffnet die Grenze und jetzt darf chinesisches Textil ins Land, modernen Maschinen produziert, auf einen Schlag sind 100.000 indische Handweber ruiniert. Das ist ein modernes Beispiel, die ganze Geschichte ist voll davon. Also das ist die Realität von gesellschaftlich notwendiger Durchschnittsarbeit. Die schlägt gegen den Produzenten aus, nämlich in der Gesellschaft ist das sein Privatrisiko. Er erfährt im Austausch, in der Gleichsetzung seiner Ware gegen andere Ware oder Geld, ob er überhaupt und in welchem Umfang gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet hat. Kann man diese durchschnittliche Arbeit bestimmen, bevor man anfängt zu produzieren? Wie sollte man sie bestimmen? Ja. Nein, das ist ja gerade der Witz an, das war der erste Teil. In dieser Gesellschaft wird ja privat gearbeitet. Das heißt, da wird erstmal rücksichtslos vom gesellschaftlichen Zusammenhang gearbeitet. Deswegen stellt sich ja auch die Arbeit, also deswegen sind die Produkte, nehmen Warenform an, sie werden getauscht. Und die Gleichsetzung der Ware auf dem Markt ist dann, wie sagt man das, das Testat, das ist das Zeugnis davon, das entscheidet, was ist in dieser Gesellschaft gesellschaftlich notwendige Arbeit? Also deswegen die Vorstellung jetzt, man könnte das irgendwie bestimmen im Vorfeld, die verfehlt die Realität, nämlich die politökonomische Substanz, was Wert ist. Der Wert ist nichts, was man vorher ausrechnen kann, sondern der Wert ist die Art und Weise, und zwar die irrationale Art und Weise, wie in einer Gesellschaft, in der es einen gesellschaftlichen Arbeitszusammenhang gibt, unabhängig von dem Zusammenhang produziert wird, weswegen sich der Zusammenhang erst über den Markt als Austausch der Produkte gegeneinander herstellt. Also deswegen die Vorstellung, man könnte geschickt ausrechnen und dann keine Arbeit zu viel machen, das verfehlt erstmal das ganze gesellschaftliche Verhältnis. Überleg nochmal. Hat das irgendwie was erläutert oder auf Ihre Frage oder ja? Aber das war doch in den kommunistischen Staaten so, oder? Dass das alles Notwendige hergestellt wurde. Können wir das vielleicht ein Stück zurückstellen? Also nicht, dass ich mich davor drücken will. Also die Frage, die Sie jetzt ansprechen und sagen, ja, es wurde ja mal anders probiert in kommunistischen Staaten und was ist daraus geworden oder sowas. Machen wir das mal so, ich würde das erstmal gern zurückstellen und das können wir danach, gehe ich gern drauf ein, überhaupt kein Problem, sondern ich würde ganz gern jetzt noch ein paar Punkte machen, weil auf eines kommt es mir noch sehr an jetzt, nämlich eine nähere Betrachtung, was mit der Rede von die Wertsubstanz ist gesellschaftlich notwendige Arbeit und dann gibt es bei Marx die Formulierung, das ist abstrakte Arbeit im Unterschied zu konkreter Arbeit, was damit gemeint ist. Dazu will ich noch mal kurz erinnern an den Streit, den ich vorher referiert habe von der Arbeiterbewegung und der Volkswirtschaftslehre. Ich wollte noch Fragen oder eine Ergänzung machen zu diesem dritten Punkt. Also wenn Arbeitszeit Maß des Reichtums ist, kann man dann nicht auch schon den Schluss ziehen und sagen, also in dieser Gesellschaft heißt, sie ist umso reicher, je mehr gearbeitet wird oder umgekehrt, also je mehr Arbeit, umso reicher, was eigentlich ja auch, sage ich mal, schon eine gewisse Verrücktheit ist. Ja. Ist vollkommen korrekt, das will ich jetzt gerade darstellen. Also das war jetzt das Stichwort, ja. Also ich habe ja jetzt erstmal hier so die linke Spalte von diesem Zitatenzettel behandelt und genau das war das Stichwort. Also das in die Richtung will ich noch etwas erläutern. Ich hatte vorhin gesagt, es gab ein Verständnis von Marx, womit ich gleich, und zwar der sozialistischen Arbeiterbewegung in Deutschland, die gesagt hat, der Marx sagt doch, die Arbeit schafft den Wert in dieser Gesellschaft und hat gemeint, das ist selbstverständlich und das ist gut, schlecht ist nur, dass von dem Resultat der Arbeit die Arbeiter so wenig kriegen und die Kapitalisten das meiste. Und die VWL hat nicht gesagt, hat dagegen argumentiert und hat gesagt, naja, die Arbeit ist doch nicht die Substanz des Werts, sondern es ist was anderes, das ist der Nutzen. Was in dem Streit übersehen wurde, war die Aussage von Marx, und das will ich erläutern, das war das Stichwort, was eben kam. Der Marx hat gesagt, wenn die Arbeit die Substanz des Wertes ist, dann ist das nichts Gutes, sondern was Kritikables. Der wollte sagen und hat argumentiert und hat gesagt, das ist nicht gut, die Arbeit ist die Schöpferin aller Werte. Das ist ein vernichtendes Urteil über die Gesellschaft. Also die Arbeit schafft den Wert und das ist kritikabel, das ist negativ, das ist kein gutes Verhältnis. Und das will ich etwas erläutern. Also das ist das erste Zitat und der zweitens abstrakte Arbeit. Da heißt es, ursprünglich erschien uns die Ware als ein zwieschlächtiges, Gebrauchswert und Tauschwert. Später zeigte sich, dass auch die Arbeit, soweit sie im Wert ausgedrückt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchswerten zukommt. Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden. Der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, Verausgabung von Hirn, Muskeln, Nerv ist. Also der Marx hat gesagt, das ist für ihn der Springpunkt. Arbeit als Substanz der Werte, und zwar abstrakte Arbeit im Unterschied zur konkreten. Klar, Gebrauchswert wird durch konkrete Arbeit. Meint, da muss Arbeit verausgabt werden mit ganz bestimmten Handgriffen, dass am Ende ein Brot und nicht eine Flasche Wasser rauskommt. Ist ja logisch. Wertbildend ist aber die Arbeit als gleiche menschliche Arbeit. Das nennt er abstrakte Arbeit. Und was ist das Gleiche? Es ist Arbeitsverausgabung im physiologischen Sinne. Also Marx' Frage war nicht, dass die Arbeit die Substanz des Wertes ist, sondern was ist denn das für eine Arbeit, die die Substanz des Wertes ist. Übrigens, da will ich noch auf eines erinnern, zu der Frage, es mag ja theoretisch, also sagen wir mal, die VWLer, die wir hatten, aber auch die Politiker, theoretisch würde jeder bestreiten den Marx und sagen, Arbeit ist doch nie und nimmer die Substanz der Werte. Wir hatten schon überhaupt was Wert, diese metaphysische Kategorie und so weiter. So, das würden Sie bestreiten. Praktisch weiß jeder in der Gesellschaft, es kommt auf Arbeit an. Also das ist überhaupt kein Problem. Das weiß jeder praktisch. Die Merkel sagt jeden Tag, wir müssen dafür sorgen, dass Arbeit in Deutschland geschaffen wird. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Arbeit in Deutschland haben. Also praktisch weiß jeder, der Reichtum der Gesellschaft beruht auf Arbeit. Und das Gleiche an den Produkten ist natürlich, dass Arbeit in ihnen steckt. Das ist eigentlich überhaupt keine Frage. Ja, theoretisch hat man es bestritten, dem Marx, weil man wusste, das läuft auf eine kritische Absicht hinaus. In der Praxis ist das vollkommen klar. Der Reichtum der Gesellschaft beruht auf Arbeit und wir brauchen mehr Arbeit, sagt jeder Politiker noch jeden Tag. Also das ist nicht das Problem. Also wie gesagt, der Marx, das ist auch gar nicht die Leistung von Marx nachgewiesen zu haben, das sagt er ja selbst von sich. Meine Leistung war nicht nachgewiesen zu haben, dass die Substanz des Werts Arbeit ist, sondern was für eine Arbeit das ist. Dass es abstrakte Arbeit ist. Dass und was heißt es? Also das will ich jetzt noch etwas erläutern. Ich hatte schon gesagt, Unterschied ist klar, konkrete Arbeit, abstrakte Arbeit. Konkrete ist die, einen bestimmten Gebrauchswert herstellende. Wenn ich eine bestimmte nützliche Seite eines Produkts, ein nützliches Produkt herstellen will, muss ich natürlich demgemäß arbeiten. Also konkret arbeiten heißt nichts anderes, das ist die Schneiderarbeit, die Bäckerarbeit, die iPod-Zusammenbauarbeit oder was auch immer. Das ist die konkrete Arbeit. Abstrakt Arbeit heißt, das ist die Substanz des Wertes, worauf kommt es an? Dass gearbeitet wird, das war das Stichwort. Die Substanz des Wertes ist, es muss gearbeitet werden, und zwar Arbeitskraft verausgabt werden, im physiologischen Sinne. Also dieses Moment der Arbeit, es ist Anstrengung, es ist Konzentration, es ist Anstrengung, es ist Mühsal, es ist Dauer. Das ist in dieser Gesellschaft wertbildend, dass gearbeitet wird, und zwar möglichst viel. Gesellschaftlich durchschnittlich, aber je mehr gesellschaftlich durchschnittlich, umso mehr Wert ist geschaffen. Das ist der Gradmesser des Reichtums im Kapitalismus, dass viel Arbeit in den Produkten steckt, gesellschaftlich durchschnittlich. Und das ist nicht vernünftig. Warum nicht? Weil Arbeit ist... Ja. Was ist ein Markenartikel in diesem Kontext? Ich meine, die Wertsteigerung, die liegen im Arbeitsstand. Ja, weil es gibt ja... Also das geht jetzt nochmal einen Schritt zurück, ja? Okay, können wir aber machen. Also was ist mit Markenartikeln? Hatte ich vorhin ja schon erwähnt übrigens dabei, ja? Also das ist immer die Debatte, die es heute... Wie bitte? Ja. Ja, also man muss zwei Sachen da unterscheiden. Das eine ist, also jetzt bleiben wir mal bei dem Markenartikel, was weiß ich, sagen wir mal die Designer-Jeans, ja? Also Jeans, die normal 30 Euro kostet, mit einem Label von Boss drauf, kostet dann 100 Euro, ja? Inwiefern? Wenn man denkt, man will ein Gebrauchsdenken für 3 Millionen kaufen, dann kauft man sich ein iPod. Das heißt, es wurde irgendwie die Meinung erzeugt in der Gesellschaft, dass man nur ein iPod kauft. Darum ist der Rest ist schwach. Also ich würde die Sache folgendermaßen angehen oder folgendermaßen erläutern. Deswegen habe ich, wollte ich das, also, weil ich hatte die Debatte oft, was ist denn mit Markenartikeln? Bei Magenartikel ist ja der simple Sachverhalt, dass in dieser Gesellschaft es Leute gibt, die für die Marke, also dass sie sich unterscheiden von anderen, mehr Geld hinlegen. Ja? Weil, ob ich jetzt so eine Hose habe oder eine mit dem Label Boss drauf, vom Gebrauchen ist da nicht der Witz dran, sondern dass ich mich dann unterscheide. Ich habe zwar eine Jeans an, aber die Jeans zeigt, ich bin trotzdem einer, der mehr Geld hat. Das ist das Bedürfnis, was es in der Gesellschaft gibt. Und das lassen sich Unternehmer mit Markenartikeln bezahlen. Jetzt mit dem Hinweis zu sagen, dann ist es doch nicht mehr die Arbeit als Substanz des Wertes, ist irgendwie verfehlt die Sache. Aus welchem Grund? Jetzt kann ich zwei Richtungen einwenden, mit denen ich das darstellen will. Das eine ist, übrigens, diese Markenartikler, die lassen alle in China fertigen und da kostet beim Einkaufspreis das Ding dasselbe. Also da zeigt sich übrigens, es ist die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit im Prinzip, die da drinnen steckt. Und was dann dieses, und dann ist es so ein Sonderfall, ein bisschen wie bei Antiquitäten auch, das ist halt der Sonderfall in dieser Gesellschaft, dass dann Unternehmen einen höheren Preis darüber erzielen, dass sie das absurde Bedürfnis der Konsumenten, sich bei der gleichen Jeans von anderen unterscheiden zu wollen, also dass sie dafür Kaufkraft an sich ziehen können, also sich das bezahlen lassen können, teurer. Insofern würde ich erstmal sagen, ist es nach der einen Seite hin eine Bestätigung dessen, beim Einkaufspreis, ja, das ist die durchschnittliche Arbeit, die einer hinlegen muss und das lässt er in China fertigen und da gibt es gar keinen großen Unterschied zwischen der Designer-Jeans und den anderen. Die machen ja gerade ihren Profit aus dieser Differenz. Und das gilt übrigens beim iPod im Prinzip auch so, weil da wird der Name, man will dieses schicke Ding haben und keinen iRiver oder sowas, wird zu Geld gemacht. Obwohl die Konstrukteursarbeit und die Zusammenbauarbeit dasselbe ist. Das ist das eine. Das andere, ich kann auch die Sache noch von der anderen Seite betrachten und sagen, die Marx'sche Werttheorie und was er damit ausdrücken will, ist missverstanden, wenn man meint, da kann man, das geht in die Richtung von der Frage vorher auch, da kann man praktisch die Arbeit messen, die in drinnen steckt. Man guckt, wie viel Arbeit ist für die Produktion des Dings verwendet worden und danach, dann kann ich genau den Preis bestimmen. In der Gesellschaft geht es doch umgekehrt. Der Preis, der erzielt wird, entscheidet über die Arbeit. Also das ist der Witz an der Gesellschaft. Also das, man muss sich die politökonomische Substanz der Wertbestimmung vor Augen halten. Und das heißt nicht, Wert und Preis sind dasselbe, sondern zum Begriff des Werts gehört natürlich die Abweichung des Preises vom Wert. Das ist ein Durchschnitt, der stellt sich erst raus. Das ist ja auch so, in dem einen Geschäft kostet der iPod, 299 Euro, in dem nächsten 295 Euro, in dem nächsten vielleicht ganz günstig kriege ich mal für 280 Euro. Das ist ja eh nicht so, es gibt einen Preis und der würde sich nach der Arbeit bemessen, sondern darauf habe ich hingewiesen. Es wird ausgetauscht. Jetzt ist die Frage von Marx, was ist die Substanz dieses Tauschs? Ja? Was ist die Substanz auch des Geldes, das gegeben wird? Das ist in dieser Gesellschaft die Arbeit, die drinsteckt. Aber eben nicht die konkrete, sondern das ist abstrakte Arbeit in dem Sinne, es stellt sich erst raus im Markt, was überhaupt wertbildende Arbeit ist. Wenn ich es nicht verkaufe, war Arbeit drin, aber überhaupt nicht wertbildend. Deswegen kann ich an dem Beispiel auch umgekehrt sagen, ja, und wenn in der Gesellschaft, könnte ich genauso argumentieren, ein iPod im Verhältnis zum anderen viel teurer bezahlt wird, oder die Designer-Jeans oder den Markenartikel, dann heißt das halt, in der Gesellschaft hat dieses Unternehmen, obwohl es weniger Arbeit reingesteckt hat, gesellschaftlich notwendige Arbeit, also Wert an sich gezogen dabei. Also so kann ich es auch betrachten. Also das soll immer darauf hinweisen, ich würde diese Überlegung von Ihnen, das ist ja klar, die kriegt man erstmal und sagt, man stellt sich es erstmal so vor, Wert heißt, es ist die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeit, die drinsteckt und jetzt sehe ich, manche Sachen werden viel teurer verkauft als andere. Ist das nicht eine Bestreitung oder eine Widerlegung oder sowas? Spielt da nicht noch was anderes jetzt eine Rolle als die Arbeit? Ich würde es umgekehrt, also natürlich bei dem Beispiel spielt einfach das Intellectual Property Right, also dass der da das Patent oder das Recht drauf hat, dass nur er eigentlich sein Label da drauf bappen darf, das bringt ihm in dieser Gesellschaft Geld ein. Das ist der Sachverhalt. Natürlich ist es so. Und deswegen darf es ja auch nicht gefälscht werden oder die Leute versuchen es zu fälschen, weil mit ganz wenig Arbeit kriege ich dann mehr Geld. Also das ist ja der Witz, warum auch Markenartikel immer geschützt werden müssen. Nur, das würde ich nicht als Einwand nehmen, sondern das würde ich erstens nehmen als ein Dokument der Verrücktheit, auch in dem Fall. Also wie absurd es ist, für eine Marke Geld hinlegen zu legen. Das ist die eine Seite in der Gesellschaft. Das andere ist aber, es ist ein eigentlich bestätigt es. Es ist ein Dokument, weil Wert heißt ja nicht, Preis und Wert sind identisch, sondern umgekehrt über die ganzen Preisgeschichten und so weiter entscheidet sich, also den Preis, den jemand erzielt, entscheidet sich, was in der Gesellschaft gesellschaftlich notwendige Arbeit ist. Also so würde ich das auflösen. Also Ihre Frage, ich weiß nicht, ob das ein bisschen erläutert hat. Bei den Marktartikeln kommt aber noch mal eine zusätzliche Arbeit zur Schneiderarbeit zum Beispiel dazu, der Designer und das Ganze drumherum. Ja, nur noch mal ein Hinweis. Jetzt mache ich mal den Hinweis so. Man muss zwei Sachen da unterscheiden. Das eine ist, wie kommt ein Preis in dieser Gesellschaft zustande? Übrigens, der Marx in dem Buch, wir haben jetzt die ersten 3 oder 10 Seiten behandelt. Der hat dann 1000 Seiten geschrieben und am Ende erklärt er, wie ein Kapitalist seine Preise kalkuliert. Also, dass ein Kapitalist, wenn er seinen Preis macht, ungefähr so rechnet, er hat einen Einkaufspreis, er hat Kosten für Marketing, er rechnet einen riesen Profit da drauf, er will auch seine Aktionäre bedienen damit und so weiter und so fort. Und dann kalkuliert er einen Preis und so weiter. So kommen Preise bei uns zustande. Der Marx hier an der Stelle, ja, das nach 1000, also ist eigentlich umgekehrt vorgegangen und hat erstmal das Phänomen genommen und hat gesagt, der kann das auch alles erklären. Und das wird auch erklärt. Wie findet die Preisbildung bei einem kapitalistischen Unternehmen statt? Hier geht es um was anderes. Hier geht es erstmal darum, sich vor Augen zu führen. Wenn in dieser Gesellschaft Dinge produziert werden und gegen Geld ausgetauscht werden oder gegen andere Waren. Was ist das Gleiche? Was ist die politökonomische Substanz dieses Verhältnisses? Also der hatte nicht an der Stelle das Anliegen, und ich finde das auch falsch, wenn man das hätte, die Preisbildung zu erklären, sondern er wollte darauf hinweisen, in dieser Gesellschaft findet, wenn Dinge produziert werden, dann werden sie nicht wegen des Gebrauchswerts produziert, sondern wegen des Werts produziert. Das Gleiche der Dinge ist der Wert. Die Arbeit zählt als Wertbildende. Und das ist erstmal, sagen wir mal, die Richtung und das, was er mit dem Wertbegriff darstellen wollte. Also mit dem Begriff Wert, dass hier ein kritikables Verhältnis der Produzenten zueinander vorliegt, dass damit entschieden ist, über wofür nützliche Dinge produziert werden und dass darin entschieden ist, was in dieser Gesellschaft als Reichtum zählt, nämlich wie viel Arbeitsmühe und Verausgabung in den Produkten steckt. Das ist die Substanz des Reichtums. Auf das wollte der eigentlich hinweisen. Der hatte an der Stelle nicht das Problem und auch gar nicht das Anliegen gehabt, den Preis bestimmen zu wollen. Der sagt übrigens zum Begriff, das ist auch klar, des Werts gehört notwendig, die Differenz von Preis und Wert. Der Wert ist das, was sich über die ganzen Austauschrelationen, die beständig ändern und sowas, was die Substanz davon ist, was sich da rausstellt. Und vielleicht mache ich es nochmal so rum. Also, ja, okay. Eine normale Jeans, genauso wie eine normale Jeans, genauso wie jede andere Ware, wird ja sozusagen auf dem Markt tauschbar, nur darüber, dass sozusagen zwischen diesen ganzen Waren die Gleichheitszeichen gesetzt werden. Und dieses Gleichheitszeichen ist nur möglich, indem man sozusagen eine einfache Arbeit, die in diesen Produkten steht, in andere Verteilung zu erklären. Oder bezüglich dieses Punktes. Jetzt würde ich sagen, dann, wenn sich herausstellt, dass diese Marke-Jeans, sagen wir mal jetzt quasi zehnmal mehr sozusagen kostet die normale Jeans, ist doch der Schluss von ableistbar, dass mit dieser Marken-Jeans irgendwie mehr gesellschaftlich notwendige Arbeit in irgendeiner Form vorhanden sein muss. Das ist ja irgendwo ein logischer Widerspruch. Nur die Frage, wie kommt es denn dazu, dass so, wo ist denn diese gesellschaftlich notwendige Mehrarbeit, die in dieser Marken-Jeans steckt, im Gegensatz zu einem normalen Jeans, obwohl zum Beispiel der Stoff oder so im Prinzip. Naja, die Lösung. Ja, die Lösung von Ihrer Frage ist ja einfach die, aber da bewegen wir uns gar nicht mehr auf der Ebene jetzt von Marx. Die Lösung von der Frage ist natürlich, dass dieser Marken-Jeans-Produzent sich einfach Reichtum von anderen aneignet, darüber, dass er eine Marke hat. Weil das, was er mehr verdient, müssen ja andere rausrücken. Ja, also er bereichert sich halt einfach über seine Marke, so simpel ist das. Die Erzeugung der Marke beginnt der Arbeit. Und diese Ausgabe der Arbeit geht Ihnen nun mal sozusagen in die Rechnung mit einem Teil. Ansonsten müsste es ja irgendeine psychologische Quelle einführen oder irgendwie ein, wie man sagen, ein Element, das sich dann ausbeutet, in sich trägt, aber eigentlich nicht durch den Ausbau definiert ist. Das ist immer das Also ganz kurz, ja. Also der Preis ist einfach Schwankungen, der Preisbildung der Markt, kapitalistische Markt, ist nicht anders als Schwankungen um diese mittlere Tendenz. Die Substanz des Wertes, das ist, glaube ich, das, was man sagen würde. Also man muss also die schwankenden Preise, Markenartikel können auch Artikel unter Marktpreis angeboten werden, aber die Tendenz in der Gesellschaft ist tatsächlich um dieses abstrakte Arbeit, der Verausgabung, das ist genau, was der Markt hinausgeht. Also es ist eine Preisbildung, weil es sind eine Schwankung und sind um eine Mittelwert tendiert. Also wie gesagt, nochmal, man hat im Prinzip den Preis als Ausgangspunkt. Das war doch der Anfang überhaupt dieses Zitat zu sagen. Wir gucken uns an, Dinge werden gegeneinander getauscht. Jetzt habe ich gesagt, an der Stelle macht das ganz elementar und sagt, ich tausche eine Ware gegen eine andere. Der weiß natürlich auch, dass es über Geld getauscht wird, wird ja auch später erklärt. Also habe ich normal, diese Sache hat folgenden Preis. Von mir aus, das Flasche Wasser hat 1 Euro. Ein Porsche kostet 100.000 Euro, also 100.000 dieser Flaschen sind ein Porsche. So, dann war die Frage einfach vom Marx, wenn das so ist, was ist denn die Substanz dieser Gleichsetzung? Was ist das Dritte, was sie gleich macht? Und das Argument ist, das kann nicht die Flaschenabfüllarbeit und nicht die Porsche-Zusammenbauarbeit sein, also die konkrete Arbeit, sondern es ist, dass in diesen Produkten Arbeit überhaupt vergegenständlich. Und zwar Arbeit in dem Sinne gesellschaftlich notwendige, durchschnittliche Arbeit. Weil es kommt nicht darauf an, dass man langsam die Flaschen abfüllt, sondern was man normalerweise mit durchschnittlichem Geschick und Produktivität an Arbeit braucht, um. Das ist ja der Ausgangspunkt, dass an morgen von mir aus die Preisrelation eine ganz andere ist, dass sie gestern anders war, dass sie an einem anderen Ort, das ist ja alles logisch, das ist ja so in der Welt. Sondern hier geht es darum, den Schluss drauf, was ist die Substanz? Was sagt das aus über das politökonomische Verhältnis der Produzenten zueinander, das, worauf es bei der Produktion ankommt? Was ist die Substanz dieses Wertes? Das sind die Fragen an dieser Stelle erstmal. Und er hatte nicht, also vielleicht nochmal einen anderen Hinweis, vielleicht hilft das noch was. Ich will also sagen, an dem Punkt, und ich glaube, hätte der Marx auch argumentiert, obwohl das natürlich kein Argument ist, man muss es ja selbst nachvollziehen, ob das zutrifft, der war auch damit konfrontiert, dass dann Leute gesagt haben, naja, dein Wertbegriff ist das nicht einfach nur was Metaphysisches, also ein Gedanken, ein Konstrukt, wie so eine Durchschnittsgröße, die man sich konstruiert. Und die Preise sind doch dauernd anders und sowas. Und es gibt Waren, die tauschen sich in ganz anderen Verhältnissen gar nicht unbedingt auf der Arbeitsplatz. So diese Geschichte. Da hat er folgendermaßen argumentiert. Also der war konfrontiert mit solchen Einwänden, hat dann in einem Brief sich dazu geäußert und hat gesagt, das Anliegen immer an mich, ich solle mal den Wertbegriff beweisen, das zeugt von vollkommenem Unverständnis der Wissenschaft gegenüber. Warum? Er sagt, jeder weiß in dieser Gesellschaft, dass eine Gesellschaft, wenn nur eine Woche lang nicht gearbeitet wird, über einen längeren Zeitraum nicht gearbeitet wird, diese Gesellschaft verreckt. Das weiß jeder. Also dass die Substanz des Reichtums die Arbeit ist. Zweitens weiß auch jeder, und das gilt auch für jede Gesellschaft, dass die Arbeit proportional auf bestimmte Arbeitsbereiche geteilt sein muss. Also dass bestimmte Schneiderarbeit und so weiter, also dass die Arbeit proportional verteilt sein muss. Das weiß auch jeder. Das in einer Gesellschaft, wo das als Privatproduktion passiert, also wo Privatproduzenten produzieren, der gesellschaftliche Zusammenhang sich als Wert darstellt, das ist auch klar, das ist die Form. Und mir geht es jetzt darum zu sagen, was beinhaltet das alles? Ich analysiere jetzt, was sagt das über die Gesellschaft aus? Das war sein Punkt. Also nicht den Wertbegriff müssen wir beweisen, nicht dass Arbeit da drin steckt, muss man beweisen, sondern was für eine Arbeit und was das alles über die Gesellschaft aussagt. Das ist der Punkt. Und da ist das erste Wichtige, da will ich schon nochmal drauf hinweisen. Also würde ich immer mehr in die Richtung denken und nachfragen, dass man sich das vor Augen hält. Wenn privat gearbeitet wird, also das ist dieses grundsätzlich unvernünftige Verhältnis, dann heißt das, die Leute stehen in einem Zusammenhang, arbeiten privat, dann stellt sich ihr Zusammenhang über ihre Arbeitsprodukte ex post hinaus. Dann entscheidet auch dieser Gleichsetzung von Waren auf dem Markt dann über die Arbeit in der Gesellschaft. Dann entscheidet, wer zahlen kann, kommandiert, auf welchen Bereich in der Gesellschaft Arbeit verwendet wird. Die Zahlung entscheidet darüber, was der Produzent an über das Einkommen des Produzenten. Umgekehrt, der Produzent produziert überhaupt nur unter dem Gesichtspunkt, dass er mit seinem Gebrauchswert Zahlungsfähigkeit an sich zieht. Das sind eigentlich die entscheidenden Bestimmungen. Dann ist das eine Gesellschaft, wo der Lebenszusammenhang als Konkurrenz abgewickelt wird und wo die Gleichsetzung ihrer Produkte über sie entscheidet. Das ist eigentlich auf was es da ankommt. Und deswegen würde ich plädieren dafür, die Fragen, die wir hatten, also wo ich jetzt mal ansatzweise, also auf Ihre Frage oder sowas, stellt man die hinten an, weil das eine sind Gesichtspunkte der Preisbildung. Wie findet eine Preisbildung? Und da würde ich das dann mehr immer auf die absurde Seite ziehen. Also in der Gesellschaft ist es tatsächlich so, zum Kapitalismus gehört noch dazu, dass man aus einer Marke, also einem Recht auf, man kann auf eine Jeans oder auf ein Ding ein Logo drücken, Geld machen kann. Gut, das ist noch eine besondere Absurdität der Gesellschaft. Man kann das dann immer betrachten unter dem Gesichtspunkt, dann zählt plötzlich nur durch das Recht die Arbeit als mehr Wert schaffen, die da drin steckt, obwohl gar nicht mehr Arbeit drin steckt. So kann ich es betrachten oder ich kann sagen, gesellschaftlich durchschnittliche Arbeit steckt da auch nicht mehr als in anderen drin, aber das Recht der Marke generiert Einkommen in der Gesellschaft. Also so würde ich mit dem Ding umgehen. Ja, natürlich. Weil das war das ja, das ist ja das. Ja. Das spekuliert halt auf dieses absurde Bedürfnis. Man will in der Jeans rumlaufen, aber man will was Besseres sein. Aber kommen wir mal zurück. Also ich würde jetzt, anschauliches Beispiel nur dabei. Wenn ein Indischer, hatte ich neulich in einem anderen Seminar behandelt, wenn in Indien eine Handweberin, und das machen Millionen auf dem Land, ihr Einkommen dadurch gesichert haben, ganz bescheiden, arm sind sie schon, aber wenigstens so sichern konnten, dass sie handgewebt haben und dann das Tuch verkauft haben. Und der indische Staat dann beschließt, er öffnet die Grenze und jetzt darf chinesisches Textil ins Land, modernen Maschinen produziert, auf einen Schlag sind 100.000 indische Handweber ruiniert. Das ist ein modernes Beispiel. Die ganze Geschichte ist voll davon. Also das ist die Realität von gesellschaftlich notwendiger Durchschnittsarbeit. Die schlägt gegen den Produzenten aus, nämlich in der Gesellschaft ist das sein Privatrisiko. Er erfährt im Austausch, in der Gleichsetzung seiner Ware gegen andere Ware oder Geld, ob er überhaupt und in welchem Umfang gesellschaftlich notwendige Arbeit geleistet hat. Kann man diese durchschnittliche Arbeit, das

Gesichtspunkte der Preisbildung. Wie findet eine Preisbildung? Und da würde ich das dann mehr immer auf die absurde Seite ziehen. Also in der Gesellschaft ist es tatsächlich so, zum Kapitalismus gehört noch dazu, dass man aus einer Marke, also einem Recht auf, man kann auf eine Jeans oder auf ein Ding, ein Logo drücken, Geld machen kann. Gut, das ist noch eine besondere Absurdität der Gesellschaft. Man kann das dann immer betrachten unter dem Gesichtspunkt, dann zählt plötzlich nur durch das Recht die Arbeit als mehr Wert schaffen, die da drin steckt, obwohl gar nicht mehr Arbeit drin steckt. So kann ich es betrachten, oder ich kann sagen, gesellschaftlich durchschnittliche Arbeit steckt da auch nicht mehr als in anderen drin, aber das Recht der Marke generiert Einkommen in der Gesellschaft. Also so würde ich mit dem Ding umgehen. Ja, aber ja, natürlich. Das war das ja, das ist ja das. Ja. Das spekuliert halt auf dieses absurde Bedürfnis. Man will in der Jeans rumlaufen, aber man will was Besseres sein. Aber kommen wir mal zurück. Also ich würde jetzt, wenn es, also nichts abwürgen, aber ich würde ganz gern jetzt mal den, nochmal vielleicht die Aufmerksamkeit mehr auf das wenden. Was heißt es? Arbeit, abstrakte Arbeit ist die Substanz des Werts. Also dass man da mal die Absurdität hat, ist, das heißt ja, je mehr Arbeit, natürlich gesellschaftlich durchschnittlich, in dem Produkt steckt, umso mehr Wert ist produziert worden. Umso mehr Zahlungsfähigkeit kann man auf sich ziehen. Umso mehr Geld kann man auf sich ziehen mit dem Produkt. Da wird also das Minus der Arbeit in der Gesellschaft zum Plus. Also das Minus heißt, Arbeit ist immer Anstrengung, Mühe und so weiter. Und normal ist es beste Verhältnis mit wenig Mühe, viel Produkt. Das ist vernünftig. In der Gesellschaft ist es so, wenn die Arbeit die Substanz des Werts ist, dann ist je länger und mehr gearbeitet wird, es umso besser. Und das, was nochmal das unvernünftige Verhältnis, das da drin steckt, das drückt der Marx aus. Und das will ich jetzt hier an der Stelle zitieren. Das ist das zweite große Zitat unter zweitens, wo er redet über das Verhältnis von stofflichem Reichtum und Wertreichtum und Produktivkraft der Arbeit. Da heißt es, ein größeres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Also ist klar, zwei Röcke sind mehr als einer, ist besser. Zwei Flaschen Wasser sind besser als so weiter. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Produktivkraft, also die Wirkungskraft der Arbeit, also wie viel Gegenstände nützlicher Art man mit einer Arbeitsstunde von mir aus herstellen kann. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur den Wirkungsgrad zweckmäßiger produktiver Tätigkeit in gegebenem Zeitraum. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten Verhältnis zum Steigen oder Fallen ihrer Produktivkraft. Dagegen trifft ein Wechsel der Produktivkraft die im Wert dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Also ist klar die Argumentation. Zu sagen, Produktivkraft. Jetzt wird untersucht, welche Wirkung hat in der Gesellschaft die Steigerung der Produktivkraft. Und da wird gesagt, wenn man gesteigerte Produktivkraft hat, also mit besserer Maschinerie, mit weniger Arbeitsaufwand mehr Produkte herstellen kann. Das gab es zur Zeit von Marx und heutigen Tags ist ja die Produktivkraft im Vergleich zu den vor 150 Jahren enorm gestiegen. Also es gibt ja fast halbautomatische Fabriken, wo mit ganz wenig Arbeitsaufwand die Produkte hergestellt werden. Dann ist an sich der stoffliche Reichtum größer in dieser Gesellschaft. Mit wenig Arbeit viel Produkt. Das ist die stoffliche Seite, die nützliche Seite, die Herstellung von Gebrauchswerten. Unter dem Wertgesichtspunkt betrachtet, ist eine Arbeitsstunde eine Arbeitsstunde. Das heißt, unter Wertgesichtspunkten kommt kein größeres Wertprodukt raus, sondern umgekehrt dasselbe. Ein Arbeitstag ist ein Arbeitstag. Das heißt, stofflich gesehen wird durch die Steigerung der Produktivkraft eine Gesellschaft reicher. Wenn der Wert die Substanz der, die Arbeit die Substanz der Werte ist, dann wird sie unter Wertgesichtspunkten überhaupt nicht reicher, wenn nicht mehr gearbeitet wird. Also das ist übrigens der Gegensatz, von dem man immer schon mal gehört hat, von Gebrauchswert und Wert. Also vielleicht auch nochmal, um das deutlich zu machen, das ist ja nochmal eine Illustration, wobei Illustrationen haben immer den Punkt, dass man dann auch wieder dran diskutieren kann und die bestreiten kann. Aber nur mal als Illustration Folgendes. Das habe ich auch neulich gelesen. Ein Bauer hat zu Marx' Zeiten 4 Städter ungefähr ernährt. Heutigen Tag ernährt ein Bauer 400 Städter. Da ist die Produktivkraft der Arbeit auf dem Land ungefähr ums 100-fache gestiegen. Ist der Bauer reicher geworden? Der ist immer noch eine prekäre Existenz. Also das nur mal als ein illustrierendes Schlaglicht. Das ist nicht einfach eine theoretische Sache, das ist ja in der Praxis so. Das ist der Widerspruch von Gebrauchswert und Wert bei uns. Und das, was eigentlich das Erfreuliche ist, mit wenig Arbeit viel Gebrauchswerte herzustellen, in der Gesellschaft ist das überhaupt nicht erfreulich. Warum das Unternehmer machen, darauf komme ich im zweiten Teil noch. Da komme ich noch drauf. Aber erstmal an der Stelle ist da der Punkt, eine Stunde Arbeit ist eine Stunde Arbeit. Ein Arbeitstag bleibt ein Arbeitstag, auch wenn an diesem Arbeitstag ein Vielfaches der Gebrauchswerte, also des stofflichen Reichtums, produziert wurde. Also in der Gesellschaft kann der Geldreichtum nur zunehmen durch mehr Arbeit. Wachstum geht des Geldes, des Geldwertenreichtums geht nur durch mehr gearbeitet werden muss. Und so eine Definition von Arbeit, das kann man an der Stelle schon sagen. Da braucht man noch nicht mal jetzt die Charaktere von Arbeiter und Kapitalist oder Unternehmer haben. Übrigens, so eine Definition von Arbeit kann unmöglich im Sinne und im Dienste des Arbeiters sein. Das ist klar. Also vielleicht nochmal das folgendermaßen ausgedrückt. Ein rationelles Verhältnis ist das, mit wenig Arbeit viel Reichtum zu produzieren, dann hat man nämlich auch die freie Zeit, um den Reichtum zu genießen. Im Privatleben weiß das jeder. Also das normale Verhältnis ist, sagen wir mal, ich muss die Wohnung streichen, eine ärgerliche Tätigkeit, also ich streiche sie möglichst schnell, effektiv, damit ich danach dann die gestrichene Wohnung genießen kann und eine Party feiern kann oder was, wenn ich sie einweise. So, das ist das vernünftige Verhältnis. In der Gesellschaft, wenn es um die Wertproduktion geht, kommt es darauf an, viel zu arbeiten. Und diese Gesellschaft kennt tatsächlich ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit. Das ist so. Das ist absurd, aber es ist so. Ich habe schon gesagt, das kann unmöglich im Sinne des Arbeiters sein. Und es ist ja auch nicht der Arbeiter die Messlatte der Wirtschaft bei uns. Also der Standpunkt entspringt ja auch nicht dem Arbeiter, sondern dem Unternehmer. Also dem Eigentümer der Produktionsmittel in der Gesellschaft. In der Gesellschaft gibt es allen Ernstes eine Sehnsucht nach Arbeit, und zwar von zwei entgegengesetzten Positionen aus. Jetzt bringe ich schon mal, was bei Marx jetzt nicht der Fall ist, aber die beiden Charaktere rein, nämlich den Unternehmer, der arbeitet, also an der Stelle im Kapital jetzt, der arbeitet nicht selber, sondern lässt arbeiten, und je mehr Arbeit er kommandiert bei sich, genauer lohnende Arbeit, das macht ihn reicher. Insofern, für das Arbeit als Substanz des Werts. Für den Arbeiter gibt es auch ein Bedürfnis nach Arbeit, aus dem Grunde heraus, dass er darauf angewiesen ist, zu arbeiten, um ein Einkommen zu haben. Und kein Mensch hat ein Bedürfnis nach Arbeit. In der Gesellschaft schon, weil eben das Einkommen und der Zugang zu den Gütern an der Arbeit hängt. Und zwar deswegen für die Leute dran hängt, weil sie verfügen nicht über die Lebens- und Produktionsmittel, ihre Arbeit selbst zu vergegenständlichen, zu verwirklichen, sind gezwungen für andere zu arbeiten. Also, und ihr Einkommen hängt an der Arbeit, also gibt es das Bedürfnis nach Arbeit. Gerade in der Gesellschaft, wo viele arbeitslos sind. Also Arbeit schafft Reichtum in der Gesellschaft für andere. Produktiver Arbeiter in der Gesellschaft zu sein, ist kein Glück, sondern ein Pech. Wie definieren Sie denn durchschnittliche Arbeit? Weil ich meine, Unternehmer arbeiten ja auch. Sie arbeiten nur auf eine andere Weise. Ich glaube, das ist keine Frage der Definition, sondern dass ein Unternehmer etwas tut, der nennt sich ja auch Unternehmer. Das ist ja unbestritten. Produzieren im Sinne von, wenn man bei dem Sinn, Waren zu produzieren, Güter zu produzieren, diese Arbeit leistet er nicht. Ja, der verhandelt und der kommandiert vielleicht die Arbeit. Das tut er auch. Meistens hat er Manager dazu und so weiter, die das machen. Das ist seine Unternehmertätigkeit. Das ist schon richtig. Aber womit wir es hier zu tun haben, also da muss man sagen, die schafft keinen Wert. Das ist ja eh nur eine Tätigkeit, die muss es geben, weil ihm das Unternehmen gehört und er jemanden dann auch kommt, da muss er die Verträge schließen, er muss Verkaufsverträge führen und so weiter. Weil halt Waren produziert werden, muss er auch mit Händlern Verträge machen, er muss seine Arbeiter einstellen, die für ihn arbeiten. Das ist, ja, was tun tut er schon. Womit wir es hier zu tun haben, also dem Wert schafft, setzt das nichts zu. Oder er produziert nicht. Die Tätigkeit lässt er andere machen. Also die Waren kommen in die Welt durch die Arbeit der Arbeiter. Also den Unterschied muss man schon machen, wenn man. Und da geht es darum, wodurch bestimmt sich der Wert dieser Waren? Also was ist die Substanz, worum geht es dabei und so weiter. Und da ging es darum, dann ist gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, ist die Anstrengung, die durchschnittlich bei durchschnittlicher Produktivkraft von den Arbeitern verausgabt wird, das ist die Substanz des Wertes. Arbeit ist ja die Arbeitsstunde, sondern ein ganz abstraktes Gebilde sozusagen. Wie bitte? Arbeit ist ja die Arbeitsstunde, sondern was Abstraktes. Wenn wir dann auch sagen, die Maschinen leisten Arbeit an dem Produkt? Nein. Eine Maschine arbeitet nichts. Da brauchst du schon jemanden, der sie bedient. Also das ist, ich glaube, der Ansatz ist ganz falsch. Das soll man sich auch nicht so kompliziert vorstellen. Also Arbeit ist ein abstrakter Begriff oder sowas. Das ist doch, also das ist doch wirklich ganz, ganz simpel. Also das ist ja überhaupt der Ausgangspunkt. Um, wo wir hier sind, Güter werden in dieser Gesellschaft produziert. Wie kommen die in die Welt? Naja, dass sie hergestellt werden. Das ist die Definition von Arbeit. Das kennt jeder. Es muss zweckmäßige Arbeit verausgabt. So, wenn Waren produziert werden, das ist ja das Besondere, war jetzt die Überlegung, da wird nicht, da kommt, werden Werte produziert. Also das hat man ja jetzt gehabt. Und dann ist die Frage, was ist die Substanz dieser Werte? Und jetzt ist man bei dem, und das ist auch nichts Abstraktes, dann kommt es darauf an, dass im physiologischen Sinne bezeichnet er Marx das. Also dass möglichst viel Arbeit. Und zwar als Verausgabung von Hirn, Muskel und Nerv in dem Produkt steckt. Das ist die Bestimmung. Und das ist auch nichts Abstraktes, Metaphysisches oder sowas, sondern die Realität gibt es ja, das weiß ja jeder bei uns. Also vielleicht das auch nochmal. In der Gesellschaft ist es ganz simpel so, da müssen die Leute ihre Handgriffe machen. Das ist, also wenn man sagt, bei einem Handwerker, da ist es noch die ganz bestimmte konkrete Arbeit. Die Realität der Arbeit bei uns ist ja die in der Fabrik, da wird an einem Fließband gearbeitet oder dauern dieselben Handgriffe und so weiter. Ist es richtig sogar zur Anschauung gebracht, was es heißt, abstrakte Arbeit im Sinne von Verausgabung von Arbeitsmühe zu leisten. Also so würde, das wären so ein paar Gedanken zu dem, was Sie gesagt haben. Deswegen würde ich nicht sagen, abstrakter Begriff oder sowas, sondern das ist ja die Realität in unserer Gesellschaft. Das ist nichts Abstraktes, das sind harte Realitäten, die da beschrieben werden. Ja, die abstrakte, also diese Sorte in unserer Gesellschaft basiert, ist die Verausgabung von Arbeit die Substanz des Geldreichtums. Also das ist da der Punkt. Ja. Ich habe da einen Punkt. Ja. Was im Bereich der Dienstleistung kriegen wir das da in die fast Jahrhundert? Jetzt nehmen wir mal vielleicht ein anderes Beispiel, die da für Finanzwelt, nehmen wir mal einen Arzt. Wie kriegen Sie das in Betracht und Wunder, das was ein Arzt tut? Weil das ist ja produktbezogen. Dienstleistung ist ja ein bisschen weniger einfach zu greifen, man hat jetzt nicht ein Jeans oder ein iPhone, sondern ein Arzt arbeitet ja auch irgendwie mal. Wie kriegen wir das da? Was würde, ich sage mal so rum, ich finde, ich muss noch erstmal zurückfragen, was würden wir gewinnen mit dieser Frage? Also, das nochmal so rum gesagt, das, ich finde es ein bisschen, also ich würde gerne in eine andere Richtung, und so habe ich auch den Marx verstanden, ist nicht, welches Beispiel können wir, also passen alle Beispiele darunter? Ja, wenn ich einen Arzt jetzt, der irgendeine Tätigkeit leistet, naja, jetzt könnte ich auch wieder an dem Punkt machen. Ich kann die Arzttätigkeit und dass er dafür ein Einkommen bezieht, das kann ich beurteilen und beziehen. Ja? Ich kann natürlich, ist das gesellschaftlich notwendige Arbeit, die ein Arzt leistet. Also erstmal, der wird auch bezahlt. Bei uns ist Gesundheit eine Ware wie jeder andere auch. Ja, okay. Nehmen wir es mal so. Das ist übrigens auch schon ein vernichtendes Urteil. Weil über die Zahlungsfähigkeit entscheidet über die Wiederherstellung von Gesundheit. Nur mal nebenbei, dass man das klar hat. Also wenn ich es mal so betrachte, ja, dann leistet diese Person, produziert eine Ware, nämlich die Wiederherstellung der Gesundheit. Die Besonderheit ist, die ist nicht getrennt von seiner Tätigkeit, sondern das ist eine Dienstleistung, sondern existiert in der Ausübung der Tätigkeit. Ja gut, dann ist es das. Dann leistet er halt in dem Gesichtspunkt auch gesellschaftlich notwendige Arbeit. Aber was haben wir damit gewonnen jetzt? Es geht eigentlich mehr darum, es geht auch darum, um erstmal, ich würde jetzt nicht immer auf die Suche nach irgendwelchen Beispielen gehen, weil dann kann ich immer, ich kann das nehmen und kann, wie kommt eine Preisbildung beim Arzt zustande, betrachten. Hier geht es um was anderes, das muss ich wiederum nochmal sagen. Es geht nicht darum, an der Stelle kann ich, das habe ich ja vorhin auch schon gemacht, das sind ja immer die Einwände, auch in der Gesellschaft wird auch eine Prostituierte bezahlt. Ja, ist jetzt Prostituiertenarbeit wertbildend, könnte ich jetzt fragen. Also da merkt man, das geht in eine Richtung, die ist irgendwie komisch, weil man muss mal sagen, in einer Gesellschaft, in der alles als Ware produziert wird, werden auch Sachen Ware, die normal kein Ding sind, also Geldwert und sowas. Ja, dann bezahle ich, dann wird auch ein für ein Bild wahnsinnig viel Geld hingelegt und so weiter. Das ist so. Nur, hier geht es um was anderes. Hier geht es erstmal darum zu sagen, was ist denn die Substanz des Reichtums dieser Gesellschaft? Die Gesellschaft lebt von den industriell erzeugten Gütern in dieser Gesellschaft. Und da geht es einfach darum, erstmal zu bestimmen, was ist die Substanz dieses Reichtums in dieser Gesellschaft? Also verstehen Sie, das ist einfach das, was immer angesprochen wird, wie ist die Preisbildung in dem, ist auch, jetzt leistet auch eine, jetzt spitze ich es ein bisschen zu, um es etwas absurder zu machen, ist auch die Dienstleistung einer Prostituierten wertbildende Arbeit bei uns. Da merkt man richtig, das geht weg von dem, was man eigentlich hier darstellen will, bezweifelt ein bisschen, ja, was, wie ist es denn da eigentlich zu verstehen? Da muss ich sagen, das würde ich immer abhandeln unter dem Gesichtspunkt, ja, wenn der Reichtum der Gesellschaft als Warenreichtum existiert, und sich alles ums Geld dreht, dann werden auch Liebesdienste käuflich. Dann wird auch die Künstlertätigkeit zu einer Einkommensquelle. Das kann ich immer sagen. Aber hier geht es erstmal um was anderes an der Stelle. Also, ja, natürlich. Man kann auch so interpretieren, dass der Arzt dazu dient, dass die Arbeitskraft reproduziert wird. Das ist, glaube ich, auch bei Marx der Fall. Also der wird dafür einfach, der schafft Wert, indem er das wieder die Arbeitskraft reproduziert, wie das nicht krank werden, nicht so viel sterben. Und die Ärzte sind eine Masse nach dem Dienst der Gesundheit, die sozusagen wieder arbeitet, damit sie wieder arbeiten. Kann man gar nicht in diesem Sinne wieder schon einbinden an dieser Sache der Dienstleistung. Also ich schlage jetzt erstmal Folgendes vor. Ich würde an der Stelle vielleicht jetzt am liebsten nochmal den zweiten Teil etwas darstellen und dann machen wir nachher Diskussion, da kann alles nochmal auf den Tisch gewartet. Also vielleicht löst sich auch die Sache, also was Sie gefragt haben, leistet nicht auch ein Unternehmer irgendwie Arbeit und sowas und wie ist das mit der gesellschaftlichen Arbeit? Ich wollte eigentlich noch einen zweiten Teil machen. Der dauert nicht lang, das ist eine halbe Stunde. Den würde ich eigentlich noch ganz gern machen. Das ist die zweite Seite der Zitate. Weil dann sieht man vielleicht die Sache auch von einer ganz anderen Geschichte aus. Ich will nämlich, also was ich jetzt bislang abgehandelt habe, waren Zitate aus den ersten 20 Seiten von diesem Buch Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie. Und was ich daran demonstrieren wollte, war, was alles schon an Urteilen, kritischen Urteilen über diese warenproduzierende Gesellschaft, den Kapitalismus, in den allerelementarsten Bestimmungen von Ware, Gebrauchswert, Tauschwert und Produktivkraft der Arbeit enthalten ist. Also was da in den allerelementarsten Bestimmungen schon für Urteile über das Verhältnis von Arbeit und Reichtum in dieser Gesellschaft enthalten ist. Also wo ich dran illustrieren wollte, was ist das für einen Reichtum, wenn er als Warenansammlung vorliegt und was ist das für eine Arbeit, wenn es auf den Wert gleich die Zeitdauer der Arbeit ankommt. Ich wollte jetzt noch einen Augenmerk drauf legen, welche Rolle, ja eigentlich auf die hinteren Teile, nämlich welche Rolle die Arbeit und die Produktivkraft in einem kapitalistischen Unternehmen spielen. Und weil in dem hinteren Teil des Kapitals, als auch in, da habe ich ein paar Zitate aus Vorarbeiten zum Kapital raus, der Marx sehr deutlich sagt, was für eine, sage ich mal, schäbige Rolle die Arbeit in einem kapitalistischen Unternehmen spielt. Das würde ich noch ganz gern abhandeln. Da kommt vielleicht auch, da kann man dann auch nochmal diese Frage mit dem Unternehmer und welche, wie das mit seiner Arbeit ist. Das wird da schon deutlich, welcher Tätigkeit er leistet. Da würde ich gern wenn man das Blatt umdreht, auf das Zitat, was unter viertens steht, das erste zu sprechen kommen. Weil in dieser Vorarbeit, das ist aus den Grundrissen, das war eine Vorarbeit zu dem Kapital, der Marx sehr deutlich macht und explizit ausdrückt, dass die Ausdehnung der Arbeitszeit unmöglich im Interesse des Arbeiters liegt und dass die Arbeit als Substanz des Wertes das Dokument einer Produktionsweise ist, die auf Ausbeutung beruht, auf Armut beruht. Das drückt er in diesem ersten Zitat sehr deutlich aus. Da sagt er Folgendes. Denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die Disposable Time, das Maß des Reichtums, also die frei verfügbare Zeit. Das ist jetzt nicht, bei uns ist es so, sondern das wäre vernünftig, ist da die Aussage. Also vernünftig wäre es, wenn der wirkliche Reichtum einer Gesellschaft ist natürlich die entwickelte Produktivkraft. Weil das ja heißt, viel stofflicher Reichtum mit wenig Arbeit und viel Freizeit. Zeit, den Reichtum zu genießen. Das meint er mit, der wirkliche Reichtum einer Gesellschaft ist disposable time. Wie sieht es denn bei uns aus, also im Kapitalismus? Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums, das, wie es bei uns gilt, setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet und die disposable time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Plusarbeit oder setzen der ganzen Lebenszeit des Individuums als Arbeitszeit und Degradation, also Herabsetzung, desselben daher zum bloßen Arbeiter. Subsumption unter die Arbeit. Die entwickelste Maschinerie zwingt den Arbeiter daher, jetzt länger zu arbeiten, als der Wilde es tut oder als er selbst mit den einfachsten, rohesten Werkzeugen tat. Also hier drückt er sehr deutlich aus, was ist das für ein Urteil über eine Gesellschaft, wenn die Arbeit das Maß, also die Verausgabung von Arbeit, das Maß des Wertreichtums in dieser Gesellschaft ist. Also das erste war die Opposition. Was wäre Arbeitszeit in einer vernünftigen Gesellschaft? Möglichst kurz, viel Produkte, viel disposable time. Das ist der wahre Reichtum. Umgekehrt, wenn die Arbeitszeit das Maß des Reichtums ist, dann ist dieser Reichtum auf einem Gegensatz begründet, auf Armut begründet. Weil der Aufwand setzt ja das Maß des Reichtums. Nicht die disposable time, sondern wie viel aufgewendet wird an Arbeit, ist das Maß des Reichtums in der Gesellschaft. Und dadurch kommt das Absurde zustande, was er hier bezeichnet, in einer Gesellschaft, die entwickelte Produktivkräfte hat. Wie gesagt, heute ist es noch ganz anders. Halbautomatische, fast vollautomatische Fabriken und sowas. Produktivkraft ungeheuer gesteigert. Trotzdem arbeiten die Leute nicht weniger, sondern mehr oder gleich viel wie vor 150 Jahren. Und jede Minute Arbeitszeitverkürzung muss hier erkämpft werden und zurzeit geht es ja wieder in Richtung Verlängerung. Das nächste Zitat, ja, ist ein bisschen schwierig, deswegen würde ich ganz gern vorher noch Folgendes erläutern. Das mache ich jetzt nicht an Zitaten, sondern was hier unter drittens steht, will ich noch ein paar Überlegungen dazu machen, welche Rolle die Arbeit in einem kapitalistischen Unternehmen spielt. Das sind also die Sachen, die später im Kapital kommen, das mache ich aber ohne Zitate und will es immer in Bezug auf was das Verhältnis von Arbeit, Produktivkraft und Reichtum besprechen. Ich hatte schon gesagt, also ich erläutere einfach die kurzen Punkte, die jetzt unter dritten stehen. Arbeit in dieser Gesellschaft schafft Reichtum. Das ist so, aber nicht für den Arbeiter, sondern für den kapitalistischen Betrieb, für den Unternehmer. Also jetzt verlassen wir den Punkt, wir unterscheiden nicht zwischen Handwerker und kapitalistischem Betrieb, sondern jetzt, wie wird bei uns gearbeitet? Das weiß man, es sind Unternehmer, es sind Unternehmen und dort wird die Arbeit geleistet von Arbeitern unter Aufsicht von Unternehmern, der ja der Besitzer dieses ganzen Produktionsprozesses und der Produktionsmittel ist. Gut, bei uns schafft Arbeit Reichtum für den Unternehmer. Wodurch? Das ist primitiv und einfach. Einfach darüber, dass der Arbeiter gezwungen ist, länger zu arbeiten, als zur Reproduktion seines Lohnes notwendig ist. Also mehr Geldwert zu schaffen, als für ihn selbst, für den Erhalt seiner selbst als Arbeitskraft nötig ist oder bezahlt wird. Dadurch schafft er Gewinn für den Unternehmer. So primitiv und einfach ist die ganze Geschichte. Surplus Value heißt hier mal, also Überschusswert durch Überschussarbeit, durch Surplus Labor. Wenn der Arbeiter nur so lange arbeiten würde, bis die Lohnkosten reinkämen, dann gäbe es keinen Gewinn und der Unternehmer hätte nichts zu unternehmen. Jetzt ist für uns wichtig und auch im Folgenden wichtig, damit ist ein Unternehmen nicht zufrieden, dass der Arbeiter länger arbeitet, als nötig wäre, um ein Wertprodukt zu schaffen, das seine Lohnkosten ersetzt. Er will die Differenz vergrößern, die der Arbeiter für die Firma arbeitet und nicht für sich. Und da gibt es im Prinzip drei Mittel. Das eine ist ganz simpel, das, die Arbeitszeit zu verlängern. Das zweite ist, den Lohn zu kürzen. Das dritte ist, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern. Dazu will ich jeweils eine kleine Erläuterung setzen. Also das Erste, wie steigert ein Unternehmen den Gewinn? Also das Wertprodukt, was geschaffen wird. Dabei sind wir ja. Wie schafft es mehr Wert? Ja, indem es einfach die Arbeiter länger arbeiten lässt. Weil die Zeitspanne, die ein Arbeiter braucht, um seinen Lohn zu reproduzieren, ein geldwertes Produkt zu schaffen, das seinen Lohn ersetzt, ist dieselbe, auch wenn er länger arbeitet. Wenn er länger arbeitet, schafft er mehr geldwertes Produkt für das Unternehmen. So simpel ist es. Der Wert ist größer, wenn er länger arbeitet, also der Gewinn des Unternehmens, über den der Wert, über den das Unternehmen verfügt. Die zweite Methode ist die, er kann den Lohn kürzen. Das heißt einfach, er zahlt weniger. Dann ist die Differenz größer zwischen dem, was an geldwertem Produkt geschaffen wird und was er als Lohn erhält. Also den Arbeiter ärmer zu machen, ist in der Gesellschaft genauso effektiv für ein Unternehmen, wie die Springquellen des Reichtums zu entwickeln. Also das ist auch ein sehr deutliches, vernichtendes Urteil über die Gesellschaft. Hier schafft man Reichtum dadurch, dass man Leute ärmer macht. Nicht darüber, dass man die Springquellen des Reichtums entwickelt. Die dritte Methode ist, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern. Wir haben vorhin schon mal über Produktivkraft was gelesen. Das war das im Zusammenhang mit konkreter Arbeit, abstrakter Arbeit, und die Steigerung der Produktivkraft schafft stofflich mehr Reichtum, aber wertmäßig nicht mehr Reichtum. Also ein Steigen des stofflichen Reichtums kann einem Fallen der Wertgröße entsprechen. Das war die Argumentation, wie wir sie hatten. In einem kapitalistischen Unternehmen spielt die Produktivkraftsteigerung folgende Rolle. Nämlich, die hat einen eigentümlichen Nutzen. Ein Unternehmer, der eine bessere Maschinerie, neue, produktivere Maschinerie einführt, macht es, der spart damit Arbeit. Er macht es aber nicht, um Arbeit zu sparen, beziehungsweise um dem Arbeiter Arbeit zu ersparen, sondern um Lohnkosten zu sparen, um bezahlte Arbeit, das, was er an Geld hingibt, zu ersparen. Wie macht er das? Einfach darüber, dass dasselbe Wertprodukt wie vorher, wenn er es als Erster einführt, dazu komme ich gleich noch, also dass dasselbe Wertprodukt wie vorher mit der Hälfte der Arbeiter erzeugt wird. Also wenn ich jetzt als Beispiel fiktiv eine Maschinerie habe, wo ich mit der Hälfte der Beschäftigten, bezahlten Arbeiter, dasselbe Wertprodukt wie vorher, von mir aus ein Unternehmen, was Sprudel herstellt, Sprudelflaschen füllen und herstellen kann, dann spare ich die Hälfte der Kosten und produziere dasselbe Wertprodukt. Was ist die Wirkung davon? Bei uns, diejenigen, die beschäftigt sind, arbeiten die gleiche Zeit wie vorher. Diejenigen, die man eingespart hat, werden arbeitslos und verlieren mit der Arbeit auch ihren Lohn. Das ist in dieser Gesellschaft das Schaffen von Disposable Time. Nämlich in der Gesellschaft wird tatsächlich freie Zeit geschaffen, aber dann auch ohne Beteiligung am Reichtum. Was ich jetzt dazu noch sagen wollte, wenn die Arbeiter, die große Masse, ärmer gestellt werden, wie wird dann das Geld praktisch für die Unternehmen, wer bezahlt das dann, wer kauft ja. das dann? Okay, mache ich gleich. Noch, ich würde gerne den Gedanken noch zu Ende machen, das ist ein Punkt, der immer gefragt wird, an dem, das mache ich gleich. Also ist behalten. Ich wollte erstmal sagen, also erstmal auch das wieder hinweisen. Was heißt die Steigerung der Produktivkraft in einem Unternehmen für die Produzenten? Das heißt für die Produzenten, sie werden ein Stück weit von dem Wertprodukt getrennt. Wodurch, das hatte ich gesagt, die einen arbeiten weiter für denselben Lohn, der andere Teil wird arbeitslos. So stellt sich in der Gesellschaft die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit für die Beschäftigten, für die Arbeiter, für die Produzenten dar. Als mehr Arbeit für die Beschäftigten und Arbeitslosigkeit für die Freigesetzten. Das sind im Prinzip die drei Mittel fürs Kapital, seinen Gewinn zu vergrößern, indem das Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit zu Ungunsten der Arbeiter an dem gedreht wird, zu Ungunsten der Arbeiter. Also Arbeitszeit verlängern, Lohn kürzen, Produktivkraft der Arbeit steigern. Jetzt wirken aber diese Mittel sehr unterschiedlich. Darauf will ich noch hinweisen. Das eine ist, das erste Mittel, einfach den Arbeitstag auszudehnen, das hat seine Grenzen. Da geht viel, aber mehr als 24 Stunden kann man einen Arbeiter nicht arbeiten lassen. Das geht schon von der Tagesrechnung nicht. Er muss auch schlafen und so weiter. Also da gibt es Grenzen bei dieser Methode, mehr Reichtum, geldwerten Reichtum zu produzieren, für einen produzieren lassen von einem Unternehmer. Es gibt einen 8-Stunden-Tag, der erkämpft wurde. Umgekehrt, all das muss erkämpft werden. Und wie schnell das rückgängig zu machen ist und was man heute erlebt, ist ja, dass die Arbeitszeit wieder verlängert wird und flexibilisiert wird. Ich will aber auf die Einzelheiten nicht eingehen, weil ich auf den letzten Punkt nochmal mit Produktivkraftsteigerung eingehe. Die zweite Methode, die ich bezeichnet habe, Verarmung der Produzenten, also der unmittelbaren Produzenten, der Arbeiter. Auch das hat seine Grenzen, obwohl viel geht. Also was man hier erlebt, ist ja eine Senkung der Löhne und alles hängt davon ab, von den Kräfteverhältnissen, ob sie das sich gefallen. Das ist keine Sache, die feststeht, sondern ist umkämpft. Und wie viel da geht zurzeit in Deutschland, ist augenscheinlich. An Verarmung gleich Bereicherung. Das Entscheidende ist aber Folgendes, und dann komme ich auch auf Ihre Frage zurück. Die epochale Methode des Kapitalismus ist diese Methode der Produktivkraftsteigerung der Arbeit. Ich habe schon darauf hingewiesen, wodurch ist das die epochale Methode? Dadurch, dass mit weniger bezahlter Arbeit ein Unternehmer dasselbe Wertprodukt herstellen lässt. Dann ist der Profit größer, ist klar. Jetzt hat aber diese Sache einen Haken. Jetzt muss man sich erinnern an das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Wertbildend ist die gesellschaftliche Arbeit nur als gesellschaftlich durchschnittliche. Und nur das Unternehmen, das als erste unter dem Durchschnitt produziert, also das die Produktivkraftsteigerung einführt, produziert dasselbe Wertprodukt mit der Hälfte der Kosten. Ich mache jetzt immer einfach rechnungsmäßig das einfacher. Also mit weniger Lohnkosten. Sobald die anderen nachziehen, ist der Vorteil weg. Dann sinkt nämlich das Wertprodukt. Das ist gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Ist durchschnittliche Arbeitszeit. Und jetzt merkt man, das ist ein interessanter Punkt, also interessant im Sinne harter Punkt auch, weil es heißt, einerseits durch die Steigerung der Produktivkraft, jeder Unternehmer versucht als erster die Produktivkraft zu steigern, weil er dadurch dasselbe Wertprodukt mit weniger Arbeitern, also mit weniger bezahlter Arbeit produziert. Ein Stück weit die Arbeiter mehr von ihrem Produkt trennt und trotzdem dasselbe Wertprodukt realisiert. Sobald die anderen nachziehen, sinkt der Wert der produzierten Ware. Das ist übrigens auch wirklich so. Die industriell produzierten Güter werden immer billiger. Und wenn sie nicht absolut billiger werden, also in Geld ausgedrückt wegen der Inflation, so werden sie doch billiger. Und damit hat man erstmal, das würde ich erstmal als Widerspruch festhalten, dass dann ein Unternehmer, damit er denselben Wert realisieren kann, immer mehr Produkt absetzen muss, immer mehr Arbeit mobilisieren muss, quasi, um mehr und immer mehr Produkte verkaufen muss, um dasselbe Wertprodukt zu realisieren, ist der eine Punkt davon. Das ist erstmal eingeschlossen in dem Verhältnis. Und der zweite Punkt ist der dann, das kennt man ja auch, dass Unternehmer dann sagen, wir brauchen neue Produkte. Jetzt sind wir wieder bei dem iPod. Ich muss einen iPod entwickeln, irgendein neues Ding, damit ich was zu produzieren habe und zu verkaufen habe. Weil das Alte, ja, also ich kann nur mehr Wert realisieren, wenn ich entweder eine größere Masse des Produkts verkaufe oder mich auf neue Produkte werfe, die ich dann verkaufen kann. Das ist auch so verquer in der Gesellschaft, muss man auch mal wieder sagen. Das ist nicht das vernünftige Verhältnis, was brauchen wir und was produzieren wir, sondern das ist Verhältnis, was kann ich noch an Produkten schaffen, damit ich dann Wert realisieren kann. Das ist total verquer, das muss man sich auch vor Augen halten. Dann entwickeln Unternehmer und strengen sich an, irgendeinen Scheiß zu produzieren, damit auf alle Fälle und den Leuten anzudrehen, damit Wert realisiert werden kann. Also man hat, jetzt muss man das erstmal als Widerspruch festhalten, also Ihre Frage war ja, ja, wer kauft denn jetzt eigentlich das ganze Zeugs? Ja? Also wie kann das eigentlich funktionieren? Ja? Gut, erstens funktioniert so, da muss man festhalten, dass es widersprüchlich ist. Erstmal muss man sagen, die Methode für einen Unternehmer, seinen Gewinn zu steigern, ist, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern, also weniger zu bezahlen an Lohn. Also Leute überflüssig zu machen, damit Lohnkosten einzusparen. Ein Stück weit die von ihrem Produkt zu trennen. Insofern hat man das Moment, die Leute ärmer zu machen, auszuschließen, weniger Kaufkraft zur Verfügung zu stellen, um es mal so auszudrücken, ist das Mittel der Gewinnsteigerung. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, das ist richtig, es muss immer mehr verkauft werden, um dasselbe Wertprodukt zu realisieren. Gut, die Dinger sinken auch ein bisschen, aber trotzdem, deswegen muss ich ja immer mehr verkaufen und die Leute haben nicht mehr Geld, sondern es werden immer mehr arbeitslos gemacht zum Beispiel. Ja, da muss man erstmal sagen, das ist der Widerspruch dieser Produktionsweise. Und die Lösung für ein Unternehmen ist damit immer die, dann muss ich noch billiger als der, also noch effektiver als der Konkurrent werden. Naja, so geht es erstmal. Dann muss ich neue Märkte erschließen. Dann gibt es einen Glücksfall und muss auf einen Glücksfall hoffen oder den selbst herbeiführen, dass es Indien als Markt gibt. Dann kann ich plötzlich den Leuten wahnsinnig viel da verkaufen. Ja, also das ist mal das eine. Ich muss neue Märkte erobern. Und dann ist es wirklich immer das. Das muss man festhalten, da haben Sie recht, das ist ein Widerspruch. Aber aus der Sicht des einzelnen Unternehmers ist die Lösung nie die. Dann zahle ich meinen Arbeitern mehr, dann können sie auch meinen Mist kaufen. Sondern die Lösung ist gerade umgekehrt. Ich muss weniger bezahlen, noch effektivere Maschinerie haben, damit ich die anderen aus dem Feld schlage. Weil ich dann billiger als sie anbieten kann. Vielleicht ein bisschen billiger, aber trotzdem meine Kosten gesunken sind, also ich mehr Gewinn realisieren kann. So machen sie das alle. Und dann muss ich immer der Erste sein dabei. Deswegen gibt es diesen Wahnsinnsdruck von den Unternehmen, immer diesen Widerspruch fortzuführen und quasi vor dem wieder ein Stück weiter vorne dran zu sein. Der andere Punkt ist übrigens der. Also das ist mal das Erste. Man muss festhalten, dieser Widerspruch hat tatsächlich was Eklatierendes an sich. Und an irgendeiner Stelle im Kapital sagt auch der Marx mal, der letzte Grund der Krisen ist die Armut der Massen. Naja, das ist es ja auch. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Punkt, den man nicht vergessen darf dabei. Das erwähne ich nur, weil das immer das Rätsel ist. Ja, und wie geht denn das dann, wenn die Leute immer ärmer werden und trotzdem? Ein Großteil dessen, was produziert wird, kaufen sich ja die Unternehmer untereinander ab. Also der größte Teil des Reichtums in dieser Gesellschaft, oder ich will mich festlegen auf Proportionen, ein Riesenteil besteht ja darin, dass die Unternehmen mit ihrer Kaufkraft sich wechselseitig dieses Zeugsel abkaufen. Also die ganzen Hochhäuser in Frankfurt, wo ich herkomme, hat ja keiner von uns gekauft. Sondern das ist ja, also den Gewinn der Bauunternehmer realisieren die Banken. Umgekehrt, die Bauunternehmer finanzieren die Banken. Ja, also das geht doch alles unter denen. Und so ist das eh bei einem Riesenteil, dass die Unternehmer sich wechselseitig ihren Winsern. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die, das ist das, die Zahlungsfähigkeit der Massen ist beschränkt. Also muss ich, wenn ich sie ausnützen will, erst recht die Produktivkraft steigern oder ich muss mir neue zahlungsfähige Massen in anderen Weltgegenden erobern, was passiert und so weiter und so fort. Oder ich muss was Neues, ein iPod mehr erfinden und dann steht die Jugend drauf und so weiter. Ja? Ich hätte jetzt nur noch eine Frage, also ich gehe langsam so ein bisschen in die Kritik und ich finde es ja auch scheiße, dass letztendlich der Wert an, also nicht an den Zweck gebunden ist. Aber was machen wir jetzt? Okay, jetzt machen wir Folgendes. Ich mache noch das letzte Zitat und dann gibt es diese Diskussion. Also das können wir gleich. Also das, was ich jetzt eben erläutert habe, ist das, ich glaube, im Lichte davon müsste jetzt das Zitat, was glaube ich so unerläutert ein bisschen schwer zu verstehen ist, aus den Grundrissen müsste sehr erhellend sein. Also ich lese nochmal das letzte Zitat vor und dann können wir die Diskussion gleich machen. Da heißt es, sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein. Und daher der Tauschwert Maß des Gebrauchswert. Da muss man sagen, muss aufhören, es müsste eigentlich. Ja, also das ist ja, so sollte es sein. So sollte es sein. Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch. Jetzt sind wir bei dem Punkt, den ich eben am Wickel hatte. Dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, das war der Punkt Steigerung der Produktivkraft in einem Unternehmen, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die Arbeitszeit daher in Form der notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der Überflüssigen. Also das ist das genau, was wir hatten. Es wird immer weniger Arbeit notwendig, auf den Arbeiter bezogen heißt das, der Teil, den ein Arbeiter arbeitet für sich, zum Ersatz also seines Lohns durch geldwertes Produkt, wird immer kürzer, aber damit wird seine Arbeit nicht kürzer, seine Arbeitszeit, die er in der Fabrik verbringt, sondern damit wird die Zeit länger, die er für den Gewinn des Unternehmens arbeiten kann. Das ist das Verhältnis. Also soll heißen, anschaulich gesagt heißt das im Prinzip, wie lange heute ein Arbeiter für seinen Lohn arbeitet, ist ein Bruchteil der Arbeitszeit, die er in der Fabrik verbringt. Das ist das Argument. Es vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der überflüssigen. Setzt daher die Überflüssige in wachsendem Maße als Bedingung, als Frage von Leben oder Tod, für die Notwendige. Nach der einen Seite hin ruft das Kapital alle Mächte der Wissenschaft und der Natur wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums unabhängig zu machen von der auf sie aufgewandten Arbeitszeit. Nach der anderen Seite will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um die schon geschaffenen Werte als Werte zu erhalten und zu vermehren. Also das ist das als letzte Bemerkung, was man vor sich hat. Also dieser Widerspruch hat schon auch was Eklatierendes an sich. Also man hat mit bezahlter Arbeit, ich fasse das nochmal kurz zusammen, dann sind wir am Ende. Mit steigender Produktivkraft, also einerseits wird mit steigender Produktivkraft die bezahlte Arbeit, also das, was der Arbeiter als Lohn bekommt und was er als Reproduktion dieses Lohnbestandteils arbeiten muss, immer kleiner. Das heißt, der Teil des Arbeitstags, den der Arbeiter für sich arbeitet. Und die bezahlte, unbezahlte Arbeit für den Gewinn des Kapitals immer größer. Das ist ein progressiver Ausschluss des Arbeiters von dem von ihm geschaffenen Reichtum. Gut fürs Kapital. Andererseits, jetzt kommt das Schlechte fürs Kapital, mit steigender Produktivkraft sinkt der Wert der Waren. Der steigenden Warenmasse entspricht kein steigender Geldumsatz. Das ist der Haken dabei. Wie geht das Kapital mit dem Widerspruch um? erst recht die Produktivkräfte steigern und die Löhne einsparen. Und zwar immer als erster und Maßstab setzen für die Konkurrenz. Das ist die Erklärung von diesem Zitat oder was in dem Zitat ausgedrückt. Man hat es also schon richtig mit einem eklatierenden Widerspruch an sich, dass im Maße des Reichtums die Arbeit steigt, die Armut steigt. Und mit steigender Produktivkraft, die Arbeit überflüssig macht, steigt nicht das Reich der Freiheit, sondern die Arbeitslast der beschäftigten Arbeiter und die Not der immer in größerer Zahl arbeitslos gemachten Arbeiter. Also man hat jetzt eine ganz neue Form von Armut, nicht wegen zu wenig Reichtum, das war die Armut früherer Gesellschaften, sondern weil die Springquellen des Reichtums so extrem entwickelt sind und werden, eben für die Verwendung und Vermehrung des Kapitalwerts. Der Lebensunterhalt der Massen hängt davon ab, dass sie rentable, fürs Unternehmen gewinnbringende Arbeit leisten und das gelingt ihnen umso weniger, weil das Kapital die Produktivkräfte der Arbeit so extrem entwickelt hat, dass immer weniger Nachfrage nach Arbeit existiert. Also das ist der Widerspruch, der eingeschlossen ist in, wenn Arbeit und die Dauer der Arbeit das Maß des Reichtums in der Gesellschaft ist. Also das waren so die Überlegungen, die ich präsentieren wollte. Wollte also deutlich machen, wie schon in den ganz elementaren Bestimmungen von dem Kapital, von Ware, Geld, Gebrauchswert, Tauschwert, Produktivkraft und Arbeit, was da drinnen steckt an Urteil über diese warenproduzierende Gesellschaft, den Kapitalismus. Und man merkt dran, also sagen wir das noch vielleicht als Abschlussbemerkung, der Marx war der Auffassung, und mit der sympathisiere ich sehr, dass er gesagt hat, die Erklärung der Sachverhalts ist die Kritik. Also man braucht nicht den Standpunkt jenseits, sondern ich gucke mir die Gesellschaft an und wenn ich sie angucke und mir überlege, was steckt da alles drinnen an Urteilen über die Gesellschaft, dann merke ich, das ist unvernünftig, das ist absurd, das ist schädlich für die Produzenten, die die Arbeit leisten, also für die Mehrheit der Bevölkerung. Das merke ich daran und da brauche ich keinen Maßstab jenseits, sondern das ist die Erklärung der Sache, ist die Kritik. Und ich meine, damit ist auch klar, wie es anders ging nebenbei. Also das ist damit auch eingeschlossen. Also das wäre das erstmal, was ich als Erläuterung habe, sagen wollte. Jetzt haben wir auch noch Zeit dazu. Gut, also was gibt es an Fragen? Jetzt haben wir ja... Gut, also was gibt es an Fragen? Jetzt haben wir ja... Was machen wir jetzt? Okay. Gut, also erstmal die Frage, was machen wir jetzt? Ich beantworte die jetzt auch nochmal mit Marx. Wie gesagt, nicht weil ich das, weil ich Marx-Gläubiger bin, sondern weil ich dieses Argument für richtig halte. Der hat Folgendes gesagt. Der hat gesagt, der war auch damit konfrontiert. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Man merkt bei der Theorie, die läuft, die liefert Argumente für den Umsturz. Die meint, diese Gesellschaft ist nicht vernünftig. Ja? Und dann sagt, ja, aber die Gesellschaft besteht doch noch und sowas. Und dann hat er folgendermaßen argumentiert und hat gesagt, man soll die Leistung der Theorie nicht zu gering schätzen. Weil die Leistung der Theorie besteht darin, dass vor jedem praktischen Zusammensturz der Verhältnisse der Glaube an die permanente Notwendigkeit dieser Verhältnisse erschüttert wird. Und das finde ich eine richtige Aussage. Nämlich, was wir jetzt gesagt haben, das Entscheidende ist doch, wie sehen die Leute das? Wenn ich der Auffassung bin, das Geld und die Waren sind für mich da, das denkt nämlich jeder in der Gesellschaft, in dem Sinne, das Geld ist das Mittel, um, meine Arbeit ist das Mittel, um an dem Reichtum beteiligt zu werden. Ich kriege zwar immer zu wenig, aber im Prinzip ist meine Arbeit das Mittel und ich müsste nur mehr Lohn bekommen. Wenn ich also der Auffassung bin, diese Einrichtungen, die ökonomischen Gegenstände von Ware, Geld und sonst was, sind im Prinzip das Mittel der Individuen und das Mittel ihrer Bedürfnisbefriedigung, dann halte ich diese Gesellschaft für vernünftig und zu akzeptieren, die beste aller schlechten Welten oder was es da für Formulierungen gibt. Wenn ich das so, wie ich es jetzt versucht habe, noch zu erläutern, und der Marx der Auffassung war, eigentlich sein Buch sagt das auch, muss man auch mal sagen, also das ist ja, das steht ja alles da drin, da braucht man ja auch gar nicht, ich habe mir jetzt halt die Mühe gemacht, das zu erläutern, aber im Prinzip, es kann jeder nachlesen und er müsste eigentlich dasselbe ungefähr da drin. Wenn die Argumente stimmen, die da präsentiert wurden, also die Urteile über, was sagt das über eine Gesellschaft aus, was ist die ökonomische Substanz des Werts, dann kommt raus, diese Gesellschaft ist unvernünftig und sie ist schädlich für die Produzenten. Dann kommt raus, die gehört weg erstmal. Das ist mal die erste Konsequenz. Damit ist sie nicht weg. Aber erstmal ist der Glaube an die permanente Notwendigkeit der Verhältnisse erschüttert. Und deswegen würde ich sagen, dass man wirklich die Schlüsse nachvollzieht, dass man die Argumente zur Kenntnis nimmt, ist mal das ganz Entscheidende, das Allerentscheidendste. So, der zweite Schritt ist halt einer der, naja, man muss dann, es geht erst weiter, also dieses Ziel, also man muss ja auch nochmal sagen, und für diesen Zweck Argumente, die die Unvernunft und die Schädlichkeit dieser Gesellschaft demonstrieren, beziehungsweise womit ich Leute davon überzeugen kann, dafür bietet das Buch sehr viel. Gerade in den hinteren Abschnitten. Also deswegen, dafür taugt es, für andere davon zu überzeugen, dass diese Welt nicht die beste aller Welten ist. So, und dann kommt es halt drauf an, das ist doch ganz klar, dann müssen halt mehr Leute das teilen. Man hat ja gesehen, es gab ja auch Zeiten, da sah es anders aus, da haben die Leute das studiert, das Buch. Teilweise in großem Umfang falsch verstanden. Darauf habe ich auch hingewiesen. Also die Sozialdemokratische Partei oder sowas, damals, wo sie sich noch sozialistisch und als umstürzlerisch gegeben hat, hatte die Vorstellung, die Arbeit ist die Schöpferin aller Werte und das ist gut so, nur die Werte sind schlecht verteilt. Der Marx wollte sagen, das ist ein Produktionsverhältnis und die Verteilung ergibt sich aus dem. Deswegen muss man das Produktionsverhältnis abschaffen und die Lohnarbeit beseitigen. Natürlich nicht die Arbeit, aber die Lohnarbeit muss man beseitigen. Das war, aber es gab ja welche, die eben dieses Buch studiert haben. Ja, wenn es mehr studieren, beziehungsweise wenn mehr der Auffassung sind, dann sieht die Welt auch anders aus. So simpel sehe ich das. Also auf die Frage, was macht man oder sowas. Ja? Wenn es zum Beispiel ein Unternehmer mit 10 Arbeitern von jedem Arbeiter einen Euro verdient, dann hat er 10 Euro verdient, ohne einen Handstreich zu machen. Wenn ich aber jetzt umgekehrt hätte, der eine Mann hat jetzt 10 Euro verdient, wenn ich aber jedem Arbeiter einen Euro mehr auszahle, dann geht er nicht eigentlich nur einen Euro mehr. Also ich kann mir ja mit 10 Euro mehr leisten, als ein Menschen, der nur einen Euro mehr kriegt. Der kann ja aber nicht verteilen, wenn es nicht produziert wird. Wofür soll jetzt das Ganze stehen oder was sollte das jetzt sagen? Ich wollte nämlich sagen, dass wenn man immer einen Gewinn hat, den man effektiv ist und der als einzelner Gewinn benutzen kann, aber wenn man den jetzt gleichmäßig schön verteilt, der Einzelne, der den zweiten Gewinn will, kann ich natürlich auch machen. Ja. Also, eigentlich war der ganze Vortrag und auch die Argumente, die ich referiert habe, die gingen doch in die Richtung, erstens, der Kapitalismus ist kein Verteilungsproblem. Also es ging gerade darauf zu sagen, es ist nicht das Kritikable in der Gesellschaft, dass Waren und Geld schlecht verteilt sind. Dass man, und Sie haben ja jetzt noch anders argumentiert und haben gesagt, und wenn man dann jeder ein bisschen mehr hätte, dann bleibt für den Einzelnen auch wenig übrig oder sowas. Übrigens, die Vorstellung stimmt nicht. Es gibt wirklich für jeden genug im Sinne stofflicher Reichtum. Da gibt's ja, das ist ja alles voll in der Gesellschaft. Das ist ja gerade der Punkt, in der Gesellschaft gibt es kein Problem mehr. der Not in dem Sinne, es würde zu wenig produziert. Das erfährt man auch überall, selbst diese ganz elementare Sache mit den Nahrungsmitteln zurzeit, also mit diesen steigenden Preisen und so weiter, das ist kein Problem, es gäbe zu wenig. Also das kann man schon mal ganz abhaken. Der ganze Punkt ist der, es gibt Reichtum und der Punkt ist, was fehlt an dem Reichtum? Das war das Argument, nämlich dass bei dem Reichtum, er produziert wird nur und auch nur das gilt als Geldreichtum. Das ist der ganze Punkt dabei. Also ist es erstmal eine Frage der Produktion, was das Maß dieses Reichtums ist, wofür er produziert wird und was deswegen auch das Maß des Reichtums ist. Das war der Punkt eigentlich dabei. Und übrigens auch das noch, was Sie da angesprochen haben mit dem Bruttosozialprodukt und sowas. Vielleicht nochmal ein Gedanke dabei. In dem erscheint alles verkehrt. Da erscheint es nämlich so, die Leute haben Einkommen und das Einkommen wird zusammengerechnet und das macht den Reichtum der Gesellschaft auf, den Geldreichtum der Gesellschaft aus. Alle Einkommen in dieser Gesellschaft beruhen auf Arbeit. Es ist nicht so, jetzt nochmal zurück auf das, der Unternehmer schafft mit seinem Kapitaleinkommen, der Grundbesitzer schafft mit seinem Bodeneinkommen und der Arbeiter schafft mit seinem Lohneinkommen. Alle Einkommen in der Gesellschaft basieren auf Arbeit. Und der Kapitalist hat mit seinem Kapital, mit seinem Geldbesitz, einen Rechtstitel auf einen Teil der Arbeit, auf einen sehr großen Teil des geschaffenen Geldes. Der Geld nur besitzt und verleiht, hat mit seinem Geld und dem Zins, den er verlangt, einen Zugriff auf. Derjenige, der Boden besitzt oder Hauseigentum, hat über den Bodenbesitz einen Teil Zugriff auf den produzierten Reichtum. Aller Reichtum wird von der Arbeit geschaffen. Ist das, was in dieser Gesellschaft gibt. Wirklich schafft Arbeit Güter. In der Gesellschaft schafft Arbeit noch für den Arbeiter Einkommen. Ja, deswegen, weil er Lohnarbeit machen muss und getrennt ist von den Mitteln, seine Arbeit zu bewerkstelligen, also zu realisieren. Also deswegen auf Ihre Frage, diese Vorstellung, vielleicht, das hat vielleicht sowas noch geholfen. Was wir hier behandelt haben, zeigt, der ganze Reichtum in der Gesellschaft beruht auf Arbeit und als Geldreichtum auf der Verausgabung abstrakter Arbeit, was die Produzenten, die sie leisten müssen, teuer zu stehen kommt. Also die sollten das lieber sein lassen, beziehungsweise den Unternehmer loswerden, der sie zu dieser Arbeit zwingt. Die Einkommen, die die Leute realisieren, ist doch nicht ihre Arbeit, also der ganze Reichtum, sondern ist, sie verfügen, der Kapitalist verfügt über den Besitztitel an der Firma. Damit das Zugriffsrecht auf den Reichtum. Genauso der Bodenbesitzer. So wird dann ein Produktionsfaktor in der Gesellschaft, weil er Privateigentum ist, ein Mittel der Aneignung von. Aber jeder denkt sich's in der Gesellschaft, das ist eine der falschen Vorstellungen. Jeder leistet seinen Beitrag zu einem gemeinsamen Ganzen. Der ganze Reichtum kommt aber nur von einer Klasse zustande. Ja. Ein Mittel wäre doch zum Beispiel, die Luxusgüter nicht mehr zu produzieren. Überlegt sie nur noch Gebrauchsgüter, notwendig. Warum? Weil Luxusgüter brauchen die Menschen nicht. Anstatt Ferraris. Aber warum kommen Sie jetzt auf, welche Güter produziert werden? Weil die ganze Argumentation ging darauf, das Problem ist in dieser Gesellschaft, dass über den Zugang zum Reichtum das Geld, über das jemand verfügt, entscheidet. Also deswegen würde ich, was Sie denken, würde ich anders denken. Man kann ja sagen, in einer vernünftigen Gesellschaft wird erstmal dafür gesorgt, dass jeder ein bequemes und leichtes Leben hat. Wenn Sie das meinen mit notwendigen Gütern, ist ja in Ordnung. Ja, aber das ist doch, das Problem bei uns ist nicht, dass es für andere zu wenig gibt, weil Luxusgüter produziert werden. Also darauf will ich nur hinweisen. Man kann doch sagen, wenn jeder genug hat und es dann noch Deppen gibt, die sich für die Zeit nehmen zum Zusammenbauen von Ferrari und die Gesellschaft irgendwie meint, das soll es auch geben, dann kann man ja auch in Gottes Namen sowas noch machen. Das ist zwar Quatsch, aber kann man ja machen. Das Problem hier ist doch, also deswegen, mich wundert es immer ein bisschen, dass man dann sagt, aus den Ausführungen, wo ich nur mal deutlich machen wollte, in der Gesellschaft gibt es keine vernünftige Reihenfolge von Bedürfnissen, wenn einfach das Geldvermögen darüber entscheidet, was in der Gesellschaft gesellschaftlich notwendige und sinnvolle Arbeit ist, sozusagen, gesellschaftliche Höhe der Arbeit ist. Daraus würde ich jetzt nicht den umgekehrten, das wäre ein Missverständnis von meiner Seite, dass man dann daraus schließt und sagt, also soll nur noch das Notwendige produziert werden und nicht mehr das Luxuriöse. Weil das ist doch gar nicht das Problem in der Gesellschaft. In der Gesellschaft ist das alles, ob Notwendiges oder Luxusmäßiges, als Ware produziert wird, um des Gewinns willen produziert wird. Das ist das Entscheidende dabei. Ja, also so würde ich das sehen. Wie sieht Marx eigentlich die Rolle des Staates? Ja, beziehungsweise, was für eine Rolle hat der Staat in seinen Augen zwischen dem Unternehmer und dem Arbeiter? Also bei dem Ganzen, das heißt ja auch das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie. Was ist denn das Politische dabei? Ja? Wir haben nicht über den Staat jetzt geredet. Andererseits, dass dieses Verhältnis nicht ohne staatliche Gewalt existiert überhaupt, in die Welt kommt und geht, ist auch klar. Warum ist es auch klar? Schon die Kategorie Ware, genauso wie die Kategorie Geld, also das ökonomische Gegenstand, setzt Privateigentum voraus. Also auch der Privatproduzent, von dem ich geredet habe, den gibt es ja gar nicht anders, als wenn es ein staatliches Eigentumsrecht gibt. Also dass der Besitz geschützt ist, dass die Leute überhaupt in den Status von Privatproduzenten versetzt sind. Dass Arbeiter in dem Status von Arbeitern sind, die für andere arbeiten müssen, heißt ja, andere verfügen über Produktionsmittel und Lebensmittel, die man zum Leben braucht, aber an die man gar nicht rankommt. Warum? Weil sie Privateigentum eines anderen sind. Also dass das Ganze überhaupt nur geht, insofern der Staat das Privateigentum in die Welt setzt, schützt, sanktioniert Vergehen danach, ist, das gehört dazu. Also das wäre ein Beispiel. Insofern haben Sie recht, oder kann man sagen, ich wollte halt die ökonomischen Kategorien erklären und was darin über Arbeit und Reichtum im Kapitalismus gesagt wird. Dass ein Privatreichtum überhaupt keinen Bestand hätte, auch überhaupt nicht zustande käme, ohne die Eigentumsgarantie des Staates, also die Gewalt des Staates, der für diese Trennung sorgt, ist selbstverständlich, ist unterstellt, gehört dazu, keine Frage. Auch dieser Punkt, dass ich, um es mal so auszudrücken, vielleicht das nochmal ein Hinweis, auch weil vorhin mal, also um nochmal deutlich zu machen, der Wert, die Realität des Wertes ist das Geld in der Gesellschaft. Und dass man das Absurde hat, dass tatsächlich ein Ding, nämlich der Geldschein, mir Kommandogewalt gibt in dieser Gesellschaft über den Reichtum, den es gibt und die Produktionsmittel in dieser Gesellschaft, die es gibt. Also überhaupt über den ganzen gegenständlichen Reichtum. Das gibt es nur durch die Garantie des Privateigentums. Das, also dieses Verhältnis, ein Ding in der Tasche, ein Papierzettel, gibt mir Kommandogewalt über den Reichtum der Gesellschaft. Und wenn ich viel davon besitze, kann ich andere dafür arbeiten lassen. Das ist ja das Schöne aus der Sicht des Geldbesitzers. Das Unschöne aus der Sicht desjenigen, der keines hat. Auch das der Geldfetisch, um es mal so auszudrücken, das ist ein Begriff bei Marx, der kommt nicht in die Welt, weil die Leute sich was Falsches denken, sondern weil das staatlich garantiertes Verhältnis der Privatproduzenten ist, der Privateigentümer ist. Also das wäre so spontan jetzt mal dazu. Also ansonsten ist das ein eigenes Thema. Also vielleicht auch so, der Marx hatte mal geplant gehabt, dass er nach diesen drei Büchern, wo er die ökonomischen Kategorien abhandelt, also wo er vom Geld, um Ware und Geld, womit wir die ersten 20 Seiten bis hin zu später Profit und Marktpreisen und all das, was alles schon hier immer gefragt wurde und beantwortet werden musste. Nachdem er das abgehandelt hatte, hatte er den Plan, ein Buch über den Staat zu schreiben. Nämlich darzustellen, wie diese politische Ökonomie beruht, in die Welt kommt und abgesichert wird durch die Tätigkeit des Staates. Und was der bürgerliche Staat ein Verhältnis zu seiner Ökonomie hat. Ansonsten gibt es das auch. Also dieses Buch eben müsste doch auch auf dem Büchertisch hier sein, wird vom Gegenstandpunkt Verlag vertrieben und hat den Anspruch, dass das, was der Marx davor hatte, kann man ja überprüfen, ist ein hoher Anspruch, aber ich meine eingelöst, dort eingelöst ist. Also die Staatstheorie da steht. Also zusammenfassend kann man dann eigentlich sagen, dass das eine Darstellung des Sachverhalts ist, das gleichzeitig eine Kritik ist. Ja, die Kritik an sich ist klar und es ist auch letztendlich die erste Lösung, die Marx zusammen anspricht. Das ist quasi eine Sensibilisierung der Gesellschaft. Weil er kritisiert ja prinzipiell gar nicht mal so eine Wirtschaft, sondern es ist nur die Gesellschaft, in der diese Wirtschaftsform besteht. Naja, mit, also ein bisschen, ich würde es anders ausdrücken, also mit sensibilisiert oder so. Ich meine, was man findet in dem Buch, machen wir es mal so, wenn man die Argumente so mitmacht, ist ja immer die Richtung zu sagen, die ökonomischen Gegenstände, von Ware über Geld bis zum Arbeitsprozess und sowas, dass die legen den Reichtum, um was es in dieser was der Reichtum in dieser Gesellschaft ist, fest, und die legen auch die Produzenten auf ihre Rollen fest, um es mal soziologisch auszudrücken an dem Punkt. Also legen sie fest, es gibt Arbeiter, getrennt von den Produktionsmitteln, die gezwungen sind, für ihren Lohn zu arbeiten, abstrakte Arbeit, nichts zu leisten, also die Dauer, das den Wertreichtum des Unternehmers produziert. Und wenn ich mir das so überlege, dann ist, da ist immer das, also das meinte ich, da liefert das auch das Argument zu sagen, das ist ein unvernünftiges Verhältnis. Also nochmal so gesagt, diese Diskrepanz wird ja immer deutlich von, diese Gesellschaft ist die erste. Das hat der Marx eigentlich, wie die entstanden ist, schon gesagt. Die steigert den Reichtum in unvorstellbarem Maße. Das heißt, die ermöglicht es auch, an sich, die schafft die Produktivkräfte, um ein bequemes Leben und viel Disposable Time zu haben. Und wie sieht die Realität aus? Genau umgekehrt. Und zwar deswegen, weil eben der Reichtum nicht als Disposable Time und Gebrauchswerte gemessen wird, sondern der Reichtum in der Gesellschaft die Vermehrung des Geldreichtums ist. Also das war da so der... Aber ist es, ich weiß nicht, ob das eine dumme Frage ist, aber ist es nicht quasi eine Konsequenz vom Markt letztendlich, wenn man so das vielleicht nimmt, die Richtung und die anderen, dass im Prinzip irgendwo an irgendeiner Stelle ein Individualitätsverlust stattfindet? Das ist halt insofern, dass letztendlich ja die Gesellschaft, auf der wir aufbauen, mit dem Geld, das wir haben, die uns Dinge kaufen können, die uns individuell prägen. Das ist ja eben genau das Problem und ein Einfluss. Ich meine, wäre es dann nicht so, wenn man das gleich schaltet, quasi, wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit dem Geld, dass man dann quasi diese Individualität zu fahren? Also, ich bin ein bisschen hilflos, muss ich sagen, an dem Punkt, weil dieses Stichwort so Individualitätsverlust, also ich dachte eigentlich, also ich sehe auch die Probleme ein bisschen woanders liegen. Also erstens sind wir alle, also ich fühle mich eigentlich ziemlich als Individuum und das ist das eine und ich glaube, jeder fühlt sich. Das Problem sind eigentlich, also ich weiß nicht, das erscheint mir so weltfremd, das sind doch ganz handgreifliche Probleme. Also die handgreiflichen Probleme ist, der Mensch, der hier, übrigens auch Sie als Student, wenn Sie später arbeiten, der verbringt sein Leben in der Fabrik oder im Büro oder sonst wo. Also erstmal das Ganze, ich finde mal sowas elementar, die Arbeitszeit könnte wahnsinnig kurz sein, weil der Reichtum, die Produktivkraft ist riesig groß. Und was ist die Realität? Die Menschheit verbringt ihre Lebenszeit in Büros, Fabriken und sonst was, bei der Arbeit. Und zwar nicht für sich, weil sie sich's ausgesucht hat und weil sie meint, das nützt ihnen viel. Also im Sinne, weil sie da wahnsinnig für sich was rausholt, sondern weil das die Dienstverpflichtung für den Reichtum von anderen ist. Also das ist doch mal das, also ich sehe das viel handgreiflicher. Das Gegenteil ist doch jetzt ausgesprochen. Das Gegenteil ist ausgesprochen. Es bleibt in dieser Gesellschaft ganz viel wenig für das Individuum übrig. Ja, ja, genau. Also mit dem Individualitätsverlust oder sowas, das würde ich dann lieber umgekehrt machen. Auf der einen Seite ist es so, dann kann man sagen, das ist ein absurdes, also wenn Sie immer an Ihren iPod denken oder sowas, dann ist es ja mehr die Geschichte dieses Absurden, also dieses auch in dem Fall, die Gesellschaft produziert auch noch eine warenproduzierende Gesellschaft. Ein absurdes Verhältnis zu den Gebrauchswerten, wo es mal auf den Gebrauchswert ankommt. Nämlich, dass der Gebrauchswert zum Mittel der Angeberei wird und sowas. Und dann gibt es wieder Leute, die beklagen das als das Individuum, das doch eigentlich ganz bei sich sein sollte, wendet sich so sehr auf die materiellen Dinge zu oder sowas. Das sind doch dann so Diskussionen. Dagegen würde ich sagen, an dem, dass ich Gebrauchswerte benutzen will, habe ich keine Kritik. Also das finde ich nicht das Kritikable. Auch nicht, das kann von mir aus auch das Musikhören von so einem kleinen Ding sein oder dass ich lieber in eine Oper gehe oder sonst was. Da ist doch nichts dran zu kritisieren. Das ist doch, das ist wirklich nicht der Punkt, dass die Leute irgendwie an Individualität verlieren würden oder sonst was. Wenn, muss man das... ist es doch, wofür, für welche Zwecke die Lebenszeit, die Energie, die Physis eingespannt werden in dieser Gesellschaft. Das ist das Kritikable. Und das andere ist mehr so ein philosophisches Ding. Also das war eigentlich das, wogegen ich mich wenden wollte, dass man dann sagt, die Leute finden in der Gesellschaft keinen Sinn mehr oder sind so entfremdet. Wenn man von Entfremdung redet, dann ist es korrekt genommen nur dieses Punkt. Sie sind getrennt von ihrem Produkt, ausgeschlossen von dem Reichtum, den sie produzieren und degradiert, wie der Marx das ausdrückt, herabgesetzt dazu, bloßer Arbeiter zu sein. Das ist die Kritik. Und das gilt wirklich für die große Mehrheit dieser Bevölkerung. Es gibt auch ein paar Nutznießer, natürlich, in der Gesellschaft. Die haben das Problem nicht. Ja? Aber woher wissen wir denn, ja, aber wofür steht das Argument, wenn man das ernst nimmt? Das ist ja immer so, was nicht gibt, das gibt es ja erstmal nicht. Das ist ja klar, das ist ja bei jeder Sache so. Ja, klar, aber wenn man jetzt sagt, wenn es die Aufforderung von Marx wäre, ja, die Welt auch umzustößen, ja, das hat ein bisschen, was kommt dann, die Welt, die dann noch besser? Okay, ja. Wollen Sie dazu, oder? Da sage ich nur ganz kurz was, Sie nicht. Nein, das war jetzt nicht polemisch gemeint. Ich habe jetzt nochmal über. Die Frage ist so komisch, weil was mir immer bei der Frage als erstes auffällt, ist, man sagt, man betrachtet sich selbst gar nicht als Aktivist. Also das finde ich so komisch dabei. Ich würde so eine Frage nicht stellen, sondern wenn ich die Kritik, die ich jetzt geäußert habe, da ist doch klar, ich halte, das war meine Aussage, da teile ich die Einschätzung von Marx, ich halte das für unvernünftig, dass sich der Reichtum aufs Geld und sowas, dass das das Maß des Reichtums ist, dass Leute die ganze Zeit, alles was ich gesagt habe, dann ist doch klar, die Konsequenz daraus ist, das steckt ja in der Kritik schon drin. Also, man produziert nicht als Privatproduzent, wenn man schon in einem gemeinschaftlichen Zusammenhang ist, sondern gemeinschaftlich. Erster Punkt. Dann muss ich mich absprechen darüber, was produziert werden soll, wie viel Aufwand man dafür treiben kann, was die Produktivkräfte sind, muss man in Rücksicht stellen und dann wird das produziert, was man braucht und will. Wenn ich das so betrachte, also erstens ist dann klar, dann muss ich eine geplante Ökonomie machen. Das ist der erste Punkt, der aus der Kritik folgt. Der Marx hat halt, wie gesagt, gemeint, erstmal muss man sich Klarheit verschaffen, um was es in der Gesellschaft geht. Aber das in der Kritik drin steht, also plane ich bewusst, produziere nicht als Privatproduzent, sondern gemeinschaftlich, richte mein Produktionsinteresse und die ganze Produktion auf die Gebrauchswerte, auf die sich eine Gesellschaft verständigt hat, ist erstmal das vom Zweck her gegeben und zweitens ist auch gegeben, dann bin ich nicht der und sage, was kommt dann danach, dann mache ich es doch selbst. Übrigens brauche ich dann keinen Staat dazu. Höchstens am Anfang muss ich die da nicht mitmachen wollen und an dem Alten festhalten, muss ich ein bisschen unter Kontrolle halten. Das ist ja klar. Aber das gibt sich ja auch, das ist da dann auch Schluss irgendwann. Also deswegen meine ich, also bei der Frage ist es immer so, wenn ich mal ernst, dann muss ich doch sagen, ich teile die Kritik, dann stellt sich das Problem, dann mache ich es ja selbst. Und das ist eigentlich, man denkt sich immer in der Rolle, wie man bei uns ist. Ja, bei uns entscheiden andere über einen und sagen, wo es lang geht. Aber deswegen, und dann erkundigt man sich quasi, und bei dem anderen, wie entscheiden die dann und was machen die dann mit mir und sowas. Naja, wenn ich so denke, dann denke ich eigentlich in den Verhältnissen wie hier und nicht als einer, der sagt, ich will das bewusst und vernünftig gestalten. Ja, es kann ja sein, dass dann wieder Leute, dass da dann andere Unvernünftigkeiten auftauchen, die. Dann hat man Pech gehabt, ja. Ja, natürlich können. Also, das ist ja. Das ist halt jetzt nicht weiter schlimm, da muss man sich drüber streiten. Aber nicht so tun wie im Prinzip, finde ich es ja auch scheiße, aber ich weiß nicht, was da kommt. Das ist unredlich, das kann man sagen. Das ist einfach unredlich. Also, ich glaube, das stimmt. Naja, also. Lassen wir es mal so, oder Sie wollen noch was sagen. Ja, ich wollte fragen, ob das dann irgendwie, weil irgendwie ist ja dann doch, also man bräuchte praktisch ja da gar kein Geld, oder? Also wenn man das praktisch nur auf die Arbeit konzentriert und dann wieder so einen Tauschhandel oder so hat, dann ist es ja eigentlich sinnlos, dass es irgendwie auch Geld bezieht. Oder weil, ja, ich weiß nicht. Also ich mache es eigentlich, jetzt mache ich das heute mal, eigentlich bin ich, wie gesagt, das Ausmalen oder sowas ist ja blöd. Also mehr ist eigentlich mehr, also wie könnte es anders und sowas sein? Ja, weil erstmal ist man ja damit konfrontiert, es ist wirklich auch deswegen nochmal das Plädoyer, man muss immer gucken, teilt man eigentlich die Kritik und ist man sich da einig und hat man, oder sind die Schlüsse klar oder vielleicht auch unklar und so weiter. Gut, jetzt habe ich das ja lang und ausführlich gemacht und auch so eine Frage von Ihnen, da würde ich vielleicht nochmal einen Hinweis. Eines ist ja klar, was aus dieser Kritik rauskommt. Man muss die Produktion bewusst planen. Ja, das kommt ja raus. Und zweitens kommt raus, das Ziel der Planung ist bestimmt nicht, ein Geldprodukt zu planen. Sondern es geht dann darum, dass, was es an nützlichen Gütern geben soll, ob sie dem Geist oder dem natürlichen Magen entspringen und wie entwickelt sie sein sollen oder sowas, das zu planen in der Produktion und dann wird es halt verteilt. Und wenn es erstmal nicht genug gibt, dann muss man halt festlegen, wer als Erster das kriegt und wer als Zweiter das kriegt oder sowas. Okay, nur noch letzte Bemerkung, vielleicht schwindet dann auch irgendwann die Konzentration. War das... zu der Planung wollte ich noch was sagen, weil man hat immer, also sag mal, eigentlich geht es mir immer zu schnell, dass man dann auf die Darlegung und die Diskussion der politökonomischen Gegenstände sagt, aber wie soll es anders gehen und es wurde auch mal probiert und sowas, aber gut. Nur noch ein Hinweis, wenn man dann sagt, bewusst soll geplant werden, also das kommt ja auch bei Marx raus, das ist klar, eine Planwirtschaft statt dem anarchischen von Privatproduzenten. Dann sagt alle, wie soll das denn gehen? Und ausgerechnet die sagen das am lautesten, die bei sich in einem Unternehmen locker planen. Also das ist ja die andere Seite. Also ein sagen wir mal, Schremp oder sowas, oder wie heißt der heute, Tetsche oder sowas von Mercedes. Der wird natürlich ablehnen, Planwirtschaft, das ist ein Verbrechen und so weiter und ist klar. Umgekehrt, in seinem Unternehmen wird geplant, bis aufs Kleinste, jede Schraube wird geplant und sowas. Das, und jede Farbe von jedem Auto und heutigen Tags kann man, dann heißt es immer, wie soll das bei so vielen Menschen gehen? Heute kann doch jeder sich jedes Auto, also Frage ist überhaupt, ob die Welt mit Autos vollgestellt werden soll, aber das lassen wir mal weg. kann man jedes Produkt mit jeder Schraube und jeder Form und Farbe und sonst was, geht doch alles aufs Kleinste geplant. Also in einem Unternehmen wird aufs Kleinste geplant, in der Gesellschaft herrscht die wüsteste Konkurrenz. Und also das nur sind alle so ein paar Hinweise immer auf diese Sorte von, wie soll das gehen und so weiter. Und jetzt mache ich noch einen letzten Hinweis, weil ich dabei bin. Der andere, was ich immer sonst auch, ich habe das ja nicht das erste Mal jetzt so ein bisschen vorgetragen, immer kriege, ist der Punkt, ja und der DDR, da hat auch die Planung nicht funktioniert. Dann sage ich immer zurück, ja, hat vielleicht jemand von den Fragern mal gelesen, wie die eigentlich geplant haben? Weiß das jemand? Und zwar, die haben ein Geld gehabt, auf das haben sie den Kopf von Marx gedruckt. Die haben Waren gehabt, die haben die Kategorie Gewinn gehabt. Also die haben, um es mal so zu sagen, die haben nicht den Standpunkt gehabt. Also den Marx vollkommen, jetzt sage ich erstmal, missgelesen. Die haben nämlich nicht gesagt, das Wertgesetz ist das Kritikable und das gehört aus der Welt. Sondern die haben gesagt, wir wenden das Wertgesetz bewusst an. Wir planen nicht, die haben den Marx nicht gelesen als, wenn Geld in der Gesellschaft ist, wenn Lohn, wenn Profit, wenn Waren produziert werden, dann dreht sich die Gesellschaft um was anderes als um wenig Arbeit und viel Genuss. Disposable time. Sondern die haben gesagt, wir planen mit Ware, mit Geld, mit Gewinn und sonst was. Wir wenden das Wertgesetz bewusst an. Naja, dass da nur Mist rauskommt, ist doch logisch. Also ich führe das jetzt nicht aus, welche Widersprüche da sind. Das wäre dann ein Durchgang durch, wie plant man mit ökonomischen Kategorien. Nur, man muss vorsichtig sein mit dem schnellen Urteil, ja, in der DDR haben sie doch den Marx gelesen, haben sich auf ihn berufen und da hat man doch gesehen, das war doch auch keine Ökonomie, die die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt hatte. Da muss man sagen, da sieht man, wie wichtig es ist, gerade die ersten Kapitel dieses Kapitals genau zu studieren. Und klar zu machen, das Wertgesetz gehört aus der Welt geschafft und nicht, das Wertgesetz muss man bewusst handhaben, so hieß die Formulierung bei denen. Ja. Wie kann Kapitalismus zerfallen? Also da gab es bei Marx eine ganz einfache Antwort. Nämlich diejenige zu sagen, diejenige Klasse, auf der Reichtum dieser Gesellschaft beruht, das sind halt, wenn wir hatten, der Reichtum ist die Arbeit. Also auf der Arbeiterklasse. Wenn die sich diese Behandlung nicht gefallen lassen, ja, dann ist ja natürlich Schluss damit. Das ist ja ganz klar. Wenn Sie drauf bestehen, man will disposable time haben und genug an den Gebrauchswerten, dann ist das Verhältnis Schluss. Dann gibt es das nicht mehr. Aber das würde ja voraussetzen, und das ist ja wieder, jetzt immer wieder bei dem alten Punkt, dass man ist ja damit konfrontiert, naja, ausgerechnet ist auch wieder blöd, dass die arbeitende Bevölkerung und alle, dass die ein anderes Bild davon haben. Also dass die ja meinen, es muss so gehen. Das ist eine vernünftige Gesellschaft. Nicht besonders gerecht, aber irgendwie schon vom Prinzip her in Ordnung. Und ja, da sind ja hier Argumente geliefert, das soll man anders sehen. Ja, und hier sind noch eine Frage. Und zwar, eigentlich kann man ja sagen, dass der Wert von dem Produkt, die Arbeit ist, was für ja. Ja. Und dann, wenn man das zum Beispiel bringen darf, dass die Mineralwasserflasche, wenn man die jetzt einmal auf der Weise produziert, wo man alles reinmacht und die Decke von dem Arbeiter zugeschaut wird. Oder auf der anderen Seite wird die Flasche von lauter Maschine produziert und die Decke von der Maschine zugeschaut. Dann haben die ja den gleichen Wert, oder? Also der Wert ist ja, die sind gegeneinander ausgespeist, sind gleich viel wert. Nee, der Punkt ist ja der, das hatte ich ja illustriert gehabt. Wenn ich einen Arbeiter zum Zuschrauben habe, ja, und das ist erstmal der Standard, gut, dann ist halt die durchschnittliche Arbeit, die in der Flasche steckt, zum aus dem Boden holen von dem Mineralwasser und so weiter, ja, steckt drin. Jetzt ist ja das, wenn ich eine Maschine einsetze als Unternehmer, dann mache ich das nicht, um dem Arbeiter diesen Handgriff zu ersparen, sondern um Kosten zu ersparen. Die wird auch nur eingesetzt, wenn die billiger ist als handzugeschrieben. Wenn ich das als erster Mineralproduzent mache, dann ist das super für mich, weil die Mineralflaschen sind genauso teuer wie vorher, aber wenn das alle machen, dann werden die billiger, die Dinger. Nee, wenn die Kette ja? Zum kleinen Zeitpunkt hat, würde eigentlich gleich viel Arbeit drinstecken, oder? Ja, das ist ja immer der Durchschnitt, das muss man ja sehen. Also die Arbeit, das ist ja der ganze Punkt. Die wertbildende Arbeit ist gesellschaftliche Durchschnittsarbeit. Aber ich merke, ich würde jetzt vorschlagen, sagen wir mal, die Sachen, es gab ja auch das Angebot. Verstehe mich ja auch nur als, ich habe jetzt ein paar einleitende Erläuterungen gemacht und es gab lebhafte Diskussionen und sowas. Also man kann die ja, das war ja das Angebot, wie ich es verstanden habe, man kann die ja fortführen, wenn es Interesse gibt.